Aber dieser Rathenau hatte eben auch gute Verbindungen in die Welt, wo Entscheidungen getroffen wurden, und das auf globaler Ebene. Wenn man den Ersten Weltkrieg unter anderem auch als den Aufstand gegen die erste große Welle der Globalisierung begreift, dann war Rathenau in seiner Vielgestaltigkeit und multiplen Persönlichkeitsausbildung auch das. Ein deutscher Großglobalisierer seiner Epoche. Einer, der an Firmen in vielen Ländern beteiligt war. Darunter so ferne wie Argentinien oder Bolivien. Einer, der gesagt hatte, 300 Männer, von denen jeder jeden kennt, leiten die wirtschaftlichen Geschicke des Kontinents und suchen sich ihre Nachfolger in ihrer Umgebung. Und der keinen Zweifel gelassen hatte, dass einer jener 300 Supermanager selbstverständlich er selbst war. Einer schließlich, der in seinem raunenden Zukunftsmanifest, das zum Bestseller wurde, die kommenden Dinge unter anderem so umriss. Im Zentrum aller Politik stünden wirtschaftliche Interessen, und es komme auf die ökonomischen Entscheider an, diese Interessen vernünftig und konstruktiv zu bündeln und zu steuern, anstatt sie kriegerisch gegeneinander auszuspielen. Wenn man also etwas bewegen wollte zwischen dem revanchistischen Geschrei der vermeintlichen Vaterlandsliebhaber und den revolutionären Fantasien der Maximallinken, dann war der ein wenig unnahbar wirkende Mann mit der aristokratischen Ausstrahlung keine üble Wahl. Er sprach Französisch, Italienisch und Englisch fließend. Er hatte Beziehungen in die Hinterzimmer der Macht von Paris, London und Moskau. Er besaß neben tadellosen Manieren, Intelligenz und Leidenschaftlichkeit auch Verhandlungsgeschick. Kurz, er war genau derjenige, dem man zutraute, das Eis der Vergeltung auf der Seite der Alliierten allmählich zum Tauen zu bringen. Ihnen zu erklären, in welcher Lage man sich in Deutschland befand. Verständnis aufzubauen, vielleicht sogar neues Vertrauen. Rathenaus erstes großes Projekt war folgerichtig eines, das den toxischen Vertrag von Versailles links liegen ließ und eine direkte Maßnahme sein sollte, die den Franzosen bewies, dass die Deutschen es wirklich ernst meinten mit der Wiedergutmachung. Bereits 1919 hatte Rathenau in einem Brief an den damaligen Finanzminister Erzberger gefordert, dass Deutschland die vom Krieg zerstörten Städte und Dörfer in Nordfrankreich und Belgien wieder aufbauen müsse, damit Deutschland eine moralische Stellung zurückgewinnt. Erfordernis ist, dass wir den Wiederaufbau nicht als eine Verlegenheitsverpflichtung durchführen, sondern zu einem gewaltigen Zentralproblem erheben, zu einer Leistung von solcher Vollendung, dass sie dem Kriege gegenübergestellt noch in Jahrhunderten als die größte positive Schöpfung Deutschlands gilt. Vom Pathos dieser Zeilen, von einer Wiederaufbauleistung, die noch in Jahrhunderten vom deutschen Anstand Zeugnis ablegen werde, war nicht mehr wirklich die Rede, als sich Rathenau mit seinem französischen Ministerkollegen Louis Loucheur, Elektroindustrieller wie er selbst, Anfang Juni in Wiesbaden für 2 Tage getroffen hatte. Das Vorhaben war geschrumpft. Alles 1 bis 2 Nummern kleiner. Trotzdem war das Treffen schon allein deshalb bemerkenswert, weil sich seit dem bitteren Krieg und seinem unversöhnlichen Frieden erstmals wieder ein französischer und ein deutscher Minister zu einer direkten Aussprache trafen. Auch Loucheur wusste um die Brüchigkeit dieser Initiative und hatte vorsichtshalber der französischen Öffentlichkeit mitteilen lassen, er komme nach Wiesbaden, um eine Kunstausstellung zu eröffnen. Die Verhandlungen zogen sich über den Sommer hin. Es ging um privatwirtschaftliche deutsche Güter und Waren, die direkt an die Geschädigten auf der französischen Seite geliefert werden sollten. Von Werten bis zu 7 Milliarden Goldmark war die Rede, zu liefern von deutschen Unternehmen über 4 Jahre. Bezahlt von der deutschen Regierung in Reichsmark. Das alles sollte später gegen die Reparationssummen auf Grundlage des Versailler Vertrags gegengerechnet werden, ihn am besten so bald wie möglich überflüssig machen. Die Reparationsschuld sollte auf diese Weise entpolitisiert werden und in eine kommerzielle Schuld umgewandelt werden. Ein hübscher, potenziell völkerversöhnlicher Plan. Das Problem war nur die Kritik vieler Unternehmer aus beiden Ländern. Die deutsche Schwerindustrie lästerte über den Wahnsinn, dass man zu den unerfüllbaren Zwangsleistungen nun auch noch freiwillige Vorleistungen bieten solle. Auch die französische Industrie zeigte sich alles andere als begeistert für das, was sie als Freifahrtschein für deutsche Unternehmen in ihr Land interpretierte. Man wollte lieber selbst wieder aufbauen und die daraus resultierenden Gewinne einstecken und keine deutsche Wirtschaftsexpansion unter dem Mantel der Wiedergutmachung. Das war natürlich altes, auf das trennende und nicht auf das gemeinsame gerichtetes Denken. Nicht mehr der Nationalstaat mit seinen egoistischen Machtinteressen sei die Zukunft, sondern eine weltweit verflochtene Politik, die sich wechselseitig an wirtschaftlichen Beziehungen und Interessen orientieren sollte. In München Ende 1921 gemahnte Rathenau an Napoleons Wort »Politik ist das Schicksal« und sagte: »Das große Wort ist 100 Jahre lang wahr geblieben. Es ist in den letzten Jahren der Kriegsentscheidung auf seinen Gipfel gestiegen und es lastet in seiner ganzen Schwere auf uns. Aber dieses Wort hat seine begrenzte Dauer. Es wird der Tag kommen, wo es sich wandelt und wo das Wort lautet, die Wirtschaft ist das Schicksal. Schon in wenigen Jahren wird die Welt erkennen, dass die Politik nicht das Letzte entscheidet.« Das war die Linie. Die völlig verhärteten politischen Fronten, die durch den Vertrag von Versailles noch härter geworden waren, aufzuweichen durch wirtschaftliche Zusammenarbeit. Leider gab es außer Loucheur und Rathenau nicht viele Menschen in beiden Ländern, die sich für diese moderne und zukunftsweisende Linie wirklich begeistern konnten. Dafür gab es viele, die diese Linie hassten, lieber untergehen wollten, als so zu leben. Männer wie Erhard, von Salomon, Heinz und Kern zum Beispiel. »Die Welt ist derartig vereist, dass die ersten Spatenstiche von unendlicher Mühseligkeit sind«, hatte Rathenau einem Freund Ende August noch ins Engadin geschrieben, ehe er selbst dorthin mit Zwischenstopp in Wiesbaden aufgebrochen war. »Etwas Leichtigkeit suchen, für ein paar Tage der Berliner Schwere entrinnen und sich des schon italienisch eingefärbten tiefblauen Berglichts erfreuen, ehe die Finsternis des deutschen Herbstes und des Winters zuschlug, einem Dunkel, das er hasste.« Eine plötzliche, erschreckende, ungewohnte Freiheit habe er dort oben gespürt, schrieb er Mitte September an eine seiner Verehrerinnen, die Brieffreundin, Pagenkopfträgerin und Vorwärtsredakteurin Lore Karrenbrock nach Duisburg. Sie war eine jener Frauen, die sich wie seine Mutter um ihn sorgten. Rathenau saß nach der Rückkehr in seinem Arbeitszimmer in Berlin-Grunewald. Er suchte, die Sozialdemokratin zu beruhigen, aber in seinen beschwichtigenden Worten lag auch schon ein gewisser Fatalismus. Eine Ahnung, dass einer die Dinge, die geschehen sollen, nicht wirklich beeinflussen kann. So als sei auch sein Schicksal schon festgeschrieben, irgendwo jenseits des grauen Himmels über Berlin und der tiefblauen Durchsichtigkeit des Engadin. »Sie sollen sich um meine Erhaltung keine Sorgen machen. Wenn ein unvergeudetes Leben enden soll, so geschieht es nicht aus Willkür, sondern weil es seinen Abschluss gefunden hat. Dankbar bin ich für jede Stunde, die mir zu wirken vergönnt ist, und welcher Satz, welcher Pinselstrich des Werkes letzter ist, ziemt nicht zu fragen. Noch weniger sollen Sie sich kümmern und betrüben über schlimme Worte. Es gibt Menschen, die durch Leiden böse werden, doch auch Sie müssen zur Heilung beitragen, freilich auf dem weitesten Umwege.« Nicht die Gefahr oder den Tod schien Rathenau zu fürchten. Seine tiefe Angst war ein vergeudetes Leben. Hinter all dem stand offensichtlich ein echter Glaube, dass die Welt besser würde, trotz Rückschlägen, selbst durch jene, die durch Leiden böse werden. Einige von ihnen, mordlustig durch Leiden oder ohne, sangen jedenfalls seit diesem Sommer böse Lieder, wenn sie ihre Gewehre von Oberschlesien zurück in die großen Städte des Reichs schleppten. Allen voran von Salomon, Heinz und die anderen Kämpfer der Organisation Konsul. Die Melodie des Liedes nahmen sie von »Lasst uns froh und munter sein«. Den Text hatten sie selbst verfasst. Auch Rathenau, der Walter, erreicht kein hohes Alter. Knallt ab, den Walter Rathenau, die gottverdammte Judensau. Die Noblesse seiner Erscheinung. Im Oktober 1921 hörten Kern und von Salomon eine Rede von Rathenau im Frankfurter Volksbildungsheim. Es war eng und feucht, der Saal war überfüllt, Kern und von Salomon mussten stehen. Rathenau war für viele eine der wenigen Hoffnungsträger eines Politikbetriebs, der durch die Kriegsschulden und den damit einhergehenden Hass von einer Krise in die nächste geschleudert wurde. Selbst Kern und von Salomon hatten das Gefühl, einer wirklich außergewöhnlichen Persönlichkeit zuzuhören. Von Salomon war überrascht. Gebändigt, nicht beseelt müsste die Welt werden. Das war ja sein vernichtendes Urteil über Rathenaus Schreiben gewesen, aber ihn nun als lebendigen Redner zu erleben, war etwas anderes. Von Salomon traf im Frankfurter Volksbildungsheim auf eine Lichtgestalt. Er war gebannt, zuerst. Die Noblesse seiner Erscheinung beeindruckte ihn. Der schmale, edle Schädel mit der zwingend aufgebauten Stirn. Das Gemurmel der Zuhörer verstummte, sobald sie Rathenau wahrnahmen. Allein Aussehen und Haltung genügten, um das Publikum in eine Art Bann zu schlagen. Unendlich gepflegt, mit dunklen, klugen Augen und einer leichten Lässigkeit der Haltung, schwärmte von Salomon. Auch als Rathenau mit seiner Rede begann, währte noch ein gewisser Zauber. Der Ton der Stimme sehr einnehmend, fand von Salomon in die Geächteten. Kühl und warm zugleich. Auch das Pathos vernahm der Agent der Organisation Konsul als angenehm. Sehr eindringlich, eine tiefe Trauer spürbar, die Worte leise und trotzdem sehr berührend. »Schmerzgebannt«, sagte der Minister, »stehen wir vor der Entwirrung des oberschlesischen Dramas.« Das oberschlesische Drama, fand von Salomon, der dort noch ein paar Monate zuvor gegen polnische Freischärler gekämpft hatte, war, dass die deutsche Regierung Männern wie ihm den Sieg quasi schon in den Händen das Kreuz gebrochen hatte. Jene deutsche Regierung, die auch jetzt wieder sich den Beschlüssen der Alliierten aus Paris beugen und nach der verordneten Volksabstimmung den wichtigsten Teil Oberschlesiens, den Industriellen, mit seinen wertvollen Kohle-, Eisenerz- und Zinkgruben, den Polen zuschanzen würde. Die deutsche Regierung, so sah es von Salomon, türmte Verrat auf Verrat. Und nun stand der äußerlich einnehmendste Teil dieser Regierung, Rathenau, vor ihm, von Salomon, und rechtfertigte diese Serientäterschaft des Verrats. Und die Bürger nahmen diese Ode an die Erfüllungspolitik hin, aufmerksam und angenehm gefesselt. Um wieder in die Gemeinschaft der zivilisierten Völker zurückzukommen, müsste Deutschland das Spiel dieser zivilisierten Völker mitspielen, und dieses Spiel heiße Erfüllung der Reparationen, jedenfalls fürs Erste. Durch das Erfüllen, das neue Vertrauen und das große Potenzial als Welthandelspartner würden allmählich die Reparationszahlungen in den Hintergrund treten und sie schließlich ganz verschwinden lassen. Denn der Welthandel liege da nieder, so Rathenau, der Versailler Vertrag habe dessen Organismus zerschlagen. In Amerika wüte die Arbeitslosigkeit, Kohle, Baumwolle, Kupfer lagerten dort im Überfluss. In Russland herrschten Hunger und ein Verlangen nach Produkten, die andere nicht los würden. Dabei seien die Völker voneinander abhängig, gefesselt durch eine Kette materieller Verschuldung und die allgemeine Entwertung des Geldes. Dieser Zustand, so Rathenau, müsse überwunden werden durch eine planmäßige Wiederherstellung des wirtschaftlichen Weltorganismus. Dies sei Deutschlands Chance und es brauche Wirtschaftsexperten von allererster Klasse, die das Reich hier vertreten könnten. Experten, die sich nicht den rachsüchtigen Stimmungen deutscher Innenpolitik hingäben, sondern kaltblütig mit den Aufräumarbeiten begännen. So wie er, Rathenau, das getan hatte, nach Explosionen in einer Chemikalienfabrik in Oppau, als unter den Trümmern noch Sprengstoff lag und immer neue Explosionen einkalkuliert werden mussten. Opfer, Sühne, Glaube würden von den Deutschen gefordert. So hörte es von Salomon wütend, um dadurch mit neuer Würde belohnt zu werden. Rathenau war ganz nah bei den Menschen, fand von Salomon. Rathenau sei gesegnet mit Geist, so mächtig, dass von Salomon die Namen der beiden Frankfurter Titanen einfielen, Rathenau im Olymp mit Goethe und Rothschild. Von Salomon konnte den Glanz sogar anerkennen. Rathenaus Aussehen, den Auftritt, die Rhetorik, den Ton, die Stimme, den Geist. Und trotzdem missfiel von Salomon, damals noch ein Teenager, ohne zentrale Stellung in der OC, eigentlich nur ein eifriger Mitläufer, alles an dieser Veranstaltung. Rathenau verkörperte in Perfektion all das, was von Salomon und Kern ablehnten, hassten und bekämpften. Ausgleich, Frieden, Demokratie, gekonnte Ökonomie, verbindliche Bindung an den Westen. Von Salomon war dann regelrecht angewidert, je länger die Veranstaltung im Volksbildungsheim dauerte. Er spürte, dass Rathenau genau aus diesen Gründen sein Gegner war. Jener charismatische Typ, der imstande war, dem Reich eine andere Richtung zu geben, der die Krise nach Versailles überwinden könnte. Jene große Krise, die für von Salomon und seine Verschwörer die Chance sein sollte, das Reich in eine stramme, rechte Diktatur zu verwandeln. Von Rathenaus Ton, seine Stimme, die Gebärden seiner Hand, das Suchen seiner Augen, All das drückte Zivilität, Menschlichkeit, zurückhaltende Abwägung aus und war für von Salomon, der es gern zackig, laut, brachial und befehlend hatte, der Horror. Rathenau, diagnostizierte von Salomon kühl, gehöre dem Typus des Furchtmenschen an. Es war ein klares Urteil, das von Salomon über Rathenau an diesem Abend im Volksbildungsheim fällte. Und es hatte in seiner Eindeutigkeit etwas Beruhigendes für den jungen Mann. Er hatte mit Zweifeln und Widersprüchen gerungen, aber nun hatte er den Feind genau identifiziert. Ein Furchtmensch. Kurioserweise hatte eben dieser Rathenau den Gegensatz zwischen Mutmensch und Furchtmensch in seinem bereits 1912 erschienenen Buch »Zur Kritik der Zeit« entwickelt. Wo früher die Gesellschaft in Mitteleuropa von Mutmenschen beherrscht wurde, so Rathenau, würden nun Zweckmenschen und Furchtmenschen den Ton angeben. Gefangen in Ketten unablässiger Zweckgedanken seien diese stets nur kalkulierenden Furchtmenschen gesteuert von Intellekt und Vernunft. Verkümmern dagegen würden Instinkt und Seele, blühen dagegen Ehrgeiz und Eitelkeit. Als leuchtendes Beispiel glückselig dahinlebender Mutmenschen führte Rathenau tatsächlich die alten Germanen an. Aufgehoben in Kampf und Spiel, nicht niedergedrückt durch die Sorgen um die Zukunft. Zufrieden und zuversichtlich im Hier und Jetzt. Rathenau ließ sich bei der Entwicklung dieser gesellschaftlichen Archetypen von der konservativen Zivilisationskritik seiner Zeit treiben und inspirieren. Rathenau hatte insgeheim und manchmal auch offen den arischen und blonden Menschen verklärt. Diesen Mutmenschen setzte er als Kontrapunkt zur Dekadenz der mechanisierten, vernunftgesteuerten Furcht- und Zweckmenschen der Gegenwart. Den Mutmenschen lud er mit utopischem Potenzial auf, wollte die Menschheit Glück und Sinn, führte an der Orientierung am seelenvollen Dasein dieser Mutmenschen keinen Weg vorbei. So seine antithetischen Kategorisierungen im Jahr 1912. Ein Krieg und drei bürgerkriegsähnliche Jahre danach teilte er seine Herablassung gegenüber der Banalität der Zweck- und Furchtmenschen immer noch. Damals aber hatten sich literarisch interessierte Zeitgenossen wie Ernst von Salomon diese polarisierende Zweiteilung der modernen Menschheit zu eigen gemacht und sich nun gegen den demokratisch gesinnten, ökonomisch versierten, an die Kraft der abwägenden Vernunft appellierenden Wiederaufbauminister Rathenau selbst gewendet. Nun sei plötzlich jener selbst, so sahen sie es, ein verachtenswerter Furchtmensch. Sie, die aus den primitiven Instinkten eines völkischen Putschterrorismus schöpfenden Waffenbrüder dagegen, waren nun die edlen Mutmenschen. Man konnte gegen eine solche feindliche Übernahme von Begriffen und Archetypen auch Rathenaus eigene Bedenken in »Zur Kritik der Zeit« zitieren, wo es über die selbstgestellten Fallen des Zweckmenschen hieß. Nun trachtet er das Verlorene mit List wiederzugewinnen und pflanzt kleine Heiligtümer in seine mechanisierte Welt, wie man Dachgärten auf Fabrikgebäuden anlegt. Aus dem Inventar der Zeit wird hier ein Naturkult hervorgesucht, dort ein Aberglauben, ein Gemeinschaftsleben, eine künstliche Naivität, eine falsche Heiterkeit, ein Kraftideal, eine Zukunftskunst. Halb gläubig, halb verlogen wird eine Zeit lang die Andacht verrichtet, bis Mode und Langeweile den Götzen töten. Rathenaus hellsichtige Warnung vor repressiven, reaktionären Fluchten aus einer entzauberten Moderne in esoterische und rückwärtsgewandte Fantasiewelten gingen aber nicht so weit, sich vorzustellen, dass die neuen Anhänger der jüngsten Moden für ihre Götzen wirklich töten könnten. Genau dies aber zogen Erhards Männer und ihre Hintermänner aus Justiz, Adel und Militär seit einiger Zeit in Betracht. Und Rathenau, einmal von ihnen als ein König der Furchtmenschen enttarnt, wurde für sie ein lohnendes Ziel. Von Salomon erlebte diese zuckende Erkenntnis in diesem Moment im Volksbildungsheim. Ganz kurz, ganz schnell, ganz klar. Jäh aufreißend ein Tor zum Tode, von einem Blitzschlag erhellt und schon vorbei. Vorbei, wie weggewischt, unwirklich nun und doch geschehen. Rathenau musste weg. Für Kern, so erlebte es von Salomon, war Rathenau am Ende des Abends im Volksbildungsheim bereits ein Schatten im Jenseits. Für Kern gab es Rathenau bereits nicht mehr. Nach der Rede des Wiederaufbauministers standen noch einige zwanglos beisammen, unterhielten sich. Rathenau suchte wohl Blickkontakt zu Kern, aber der ging nur stumm an ihm vorbei. Das Todesurteil schien gesprochen. Kern schob sich zögernd an ihm vorbei und sein Gesicht schien augenlos, beschrieb von Salomon die gespenstige Szene. Berauscht von der unhemmbaren Kraft. Für den Kaiser zu sterben, das war die tiefe Überzeugung von Salomons und viele seiner Mitstreiter in der Organisation Konsul, war ihre eigentliche Bestimmung gewesen. Für diesen Kaiser und seinen Staat Preußen zu töten, in den Krieg zu marschieren, das war ihr Lebensziel gewesen. Alles Schöne ist von Anfang an schwer zu erringen und zu sterben, als Soldat zu sterben, ist schön. Auch das Leben, wenn es so geführt wurde, dass ein anständiger Tod es bekräftigen kann, sagte ein Leutnant in von Salomons autobiografischem Roman »Die Kadetten« zu ihm vor dem Einschlafen auf Stube. Der Erste Weltkrieg hatte gerade begonnen. Eine seltsame, alles durchdringende Euphorie hatte sich damals in der Drillanstalt ausgebreitet. Endlich! Der Kampf stand vor der Tür und mit ihm der Ruhm, die Ehre, dem Schicksal endlich zu begegnen. Die lange, harte, oft auch quälende Vorbereitung zu vollenden. Sinnvoll zu siegen oder zu sterben. Sinnvoll. Die preußischen Kadettenanstalten waren die Koranschulen ihrer Zeit. Hochideologisch aufgeladene Institutionen, wo den Lernenden das Gehirn gewaschen und sie gedrillt wurden. Damit deren Köpfe und Körper vollständig dem Kaiser und dem preußischen Staat gehörten. Damit freie Entscheidung und Individualität ausgelöscht waren. Der Wille zerbrochen, aufgeteilt in Befehl und Gehorsam. Mit der eigenen Person wurde auch das Umfeld, die Familie, quasi ausgelöscht. »Bleibt meine Mutter draußen?«, fragte von Salomon am ersten Tag in der Kadettenschule. Die Antwort kam sofort und unmissverständlich. »Was heißt da Mutter? Mutter gibt's nicht. Mutter ist zivil. Alte Dame heißt das.« Die Jugendlichen gehörten nicht mehr zu ihrer Familie. Sie gehörten jetzt einer neuen, höheren, besseren Gemeinschaft an. Der weltlichen Religion des Wilhelmismus, dem Führer dieser Glaubensgemeinschaft, dem Kaiser. Die Erwartungen des Kaisers an seine Soldaten waren klar. Sie galten insbesondere für die junge Elite dieser Soldaten, den Kadetten. »Ihr habt mir Treue geschworen«, so lautete das Credo des Kaisers gegenüber seinen nachrückenden Kämpfern bei Rekrutenvereidigungen. »Das, Kinder meiner Garde, heißt, ihr seid jetzt meine Soldaten. Ihr habt euch mir mit Leib und Seele ergeben. Es gibt für euch nur einen Feind, und der ist mein Feind. Bei den jetzigen sozialistischen Umtrieben kann es vorkommen, dass ich euch befehle, eure eigenen Verwandten, Brüder, ja Eltern niederzuschießen, was ja Gott verhüten möge. Aber auch dann müsst ihr meine Befehle ohne Murren befolgen.« Kadettenschulen waren ein Ort für die kommende Elite. Es gab keinen Beruf im Wilhelmismus, der dem des Offiziers an Sozialprestige nahe kam. Die Uniform, die Schneidigkeit und Tapferkeit, die Opferbereitschaft, die Fähigkeit und Pflicht, das Reich und seine Menschen zu beschützen, vor denen jenseits der Grenzen, die ihnen Böses wollten. Spätestens seit den Reichseinigungskriegen bekam die ohnehin schon sehr hohe gesellschaftliche Wertschätzung des Militärischen in Preußen noch einmal einen Extraschub. Endlich war die Vereinigung der Deutschen vollbracht. Und nun musste man das Reich verteidigen und, wenn es ging, vergrößern. Die anderen großen europäischen Nationen, England, Frankreich, waren in ihrem imperialistischen Streben weit voraus. Sogar Länder wie Belgien bereicherten sich in Afrika in nie zuvor dokumentierter Brutalität. Die Deutschen waren spät dran. Und wie bitteschön sollten sie bei diesem Wettrennen um die besten, gewinnträchtigsten Plätze an der Sonne den Rückstand aufholen, ohne eine glänzende Flotte und furchteinflößende Truppen? Unsere Soldaten, das war breiter Konsens, hielten ihre schützenden, schwer bewaffneten Hände über das Heil der Nation. Dieser Konsens war überall spürbar. In den unzähligen Wehrvereinen, die gegründet wurden, in den Liedern, die in den Wirtshäusern gesungen wurden, in den sorgfältig geschneiderten Uniformen, die nun tief in das bürgerliche Leben eindrangen und den neuen Stil prägten. Schließlich im Öffnen des früher für den Adel reservierten Offizierskorps für die vermögende bürgerliche Klasse. Der niedere Adel, dem auch die von Salomons angehörten, sah sich zusehends bedrängt. Des Königs Rock wärmt, aber er ist eng, hatte es lange geheißen. Allein die adligen Offiziere waren nicht auf die Idee gekommen, sich über die chronische Geldnot infolge der dürftigen Bezahlung zu beschweren. Man war stolz auf diesen kargen, spartanischen Stil. Waren nicht selbst militärische Tapferkeitsauszeichnungen aus einfachem Eisen gefertigt, statt aus Silber oder Gold? Hatte Wilhelm I. nicht noch auf seinem eisernen Sterbebett klaglose Pflichterfüllung zelebriert, mit seinem letzten Satz: »Ich habe keine Zeit, müde zu sein«? Aber nun drängten selbst verwöhnte hanseatische Kaufmannssöhne in das Offizierskorps, besonders erfolgreich in der Marine, und sie machten das Leben, in dem stets das preußische Diktum von mehr Sein als Schein gegolten hatte, immer kostspieliger. Pferde, Garderobe, 8-Zimmer-Wohnung mit einer Extratreppe für Dienstboten am Berliner Lietzensee, kostspielige Gesellschaft mit Kaviar im Eisblock. Mut, der in Friedenszeiten vor allen Dingen in Spielcasinos mit halsbrecherischem Zockertum bewiesen wurde, das alles ging ins Geld. Ende des 19. Jahrhunderts war es deswegen in Mode gekommen, dass adlige Offiziere sich querfinanzieren ließen durch eine gute Partie aus dem aufstrebenden Bürgertum. Es kam vor, dass die unter akutem Geldmangel leidenden Herren sich dazu herablassen mussten, per Zeitungsannonce eine Dame zu suchen, die ihnen mittels Heirat den Zierat ihres doch so männlichen Berufs finanzieren sollte. Die bürgerliche Klasse, eigentlich verachtenswert mit ihrem Krämer- und Sicherheitsdenken, aber nun gut, wenigstens waren ihre Töchter im Zweifelsfall als Geldschatulle zu gebrauchen. Geld war auch bei den von Salomons stets ein Problem. Ende des 18. Jahrhunderts war die Familie aus dem Elsass nach Preußen übergesiedelt und hatte im Königreich mittlere Ämter in Justiz, Verwaltung und Militär bekleidet. Man diente dem Staat, man war aufgehoben, aber sorgenfrei leben ließ sich davon nicht. Von Reichtum zu träumen verbot sich. Mehr Sein als Schein. Dieser preußische Wert durchzog die Familie. Aber die Versuchung nach besseren Anwesen und schöneren Gespannen gab es trotzdem. Vor allem, nachdem Ernst von Salomons Urgroßvater als Gutsherr verarmt war. Quasi wehrlos, einfach so. Als sei Armut eine Krankheit, gegen die noch keine Medizin erfunden sei. Der Großvater versuchte, es besser zu machen, ging nach Liverpool, wo er als Kaufmann nun endlich den ewigen Geldsorgen ein Ende bereiten wollte. Aber nur, um in der Hafenstadt in den Bankrott zu rasen. Eine Niederlage, von der er sich nicht mehr erholte. Auch im preußischen Kiel nicht, wohin er sich zurückgezogen hatte. Die Söhne, Ernst von Salomons Vater Felix und Bruder Karl, versuchten Karrieren als Offiziere, nur um abermals am Geld zu scheitern. Sie mussten einsehen, dass sie sich unter dem protzenden Wilhelm II. Den zunehmenden Luxus der preußischen Armee nicht leisten konnten. Felix sattelte nun um, wurde Kriminalinspektor. Sein Bruder fand stark verschuldet in der französischen Fremdenlegion Aufnahme. Im Jahr 1909 wurde Felix zum Abteilungsleiter in Frankfurt am Main befördert, wohin die Familie umzog. Dieser Statusverlust, nicht mehr dem edelsten Berufe anzugehören, wie Ernst das Militär später nennen würde, kränkte die Familie und ließ gleichzeitig eine Verachtung für die bürgerliche Klasse bei ihnen wachsen, als einer Schicht von Parvenus und Protzern. Verweichlichte Genussmenschen, denen der heilige Ernst für den Geist der Armee fehlte. Verfluchte Mitläufer, die sich nur in die Armee drängten, weil es als schick galt. Ekelhafte Verschwender, die sich nur deshalb in den Offiziersberuf hineingeschummelt hatten, weil dieser für sie ein idealer Ort war, um auf frisch gestriegelten Rassepferden den teuer aufgeputzten Damen der Berliner Gesellschaft im Tiergarten entgegen zu defilieren. Ernst von Salomon entwickelte aus diesen Erfahrungen und Beobachtungen eine tiefe Verachtung für alles Bürgerliche, die ihn Zeit seines Lebens nicht mehr verlassen würde. Nun war ich in einem Beamtenhaushalt aufgewachsen und erinnerte mich wohl des ständigen Unbehagens, welches durch die Diskrepanz zwischen einem schmalen Einkommen und dem Zwang zu einem standesgemäßen Auftreten verursacht wurde, schrieb von Salomon später in seinem Buch »Der Fragebogen«. Mehr noch, ich erinnere mich mancher sehr unwirscher Aussprüche meines Vaters, der ein moralisch ungewöhnlich gefestigter Mann war und der nichts mehr hasste als den immer stärker spürbaren Zwang, über seine Verhältnisse zu leben, einen Zwang, der notwendig zum Selbstbetrug führte und über diesen hinaus mit Leichtigkeit zum Betrug an anderen. So lernte ich schon frühzeitig verachten, was mein Vater bitter die bürgerliche Fassade nannte und späterhin das Bürgerliche überhaupt, als ich zu erkennen glaubte, dass es überhaupt nur noch durch die Fassade zu wirken verstand. Die Wohnung der von Salomons lag in der gutbürgerlichen Rothschildallee. Sohn Ernst besuchte das humanistische Lessing-Gymnasium, die Institution, aus der die zukünftige Elite der Stadt hervorgehen sollte. Ernst war kein guter Schüler. Besonders Latein bereitete ihm Schwierigkeiten. Non scholae, sed vitae discimus stand über der Pforte der Schule in Stein gemeißelt. Aber auch wenn man, wie dort oben ausgebreitet, nicht für die Schule, sondern für das Leben lernte, waren doch auch dafür gute Noten wichtig. Von Salomon hatte diese Noten nicht, und um nicht beim Wettrennen um seinen Berufswunsch Professor der Medizin mit der kindlichen Abenteueroption auf Schiffarzt schon jetzt abgehängt zu werden, fälschte er eine Unterschrift der Mutter unter eine Lateinarbeit, die wieder einmal katastrophal verlaufen war. Der Vater zog drastische Konsequenzen. Er schickte den erst 12 Jahre alten Sohn in eine der berühmten Kadettenschulen nach Karlsruhe. Die Welt, auf die von Salomon traf, war hart. Als Neuling stand er ganz unten in der Hackordnung und gehakt wurde rund um die Uhr. Strammes Treten nach unten, das war die Mechanik des Prozederes. Und wer nicht nach unten trat, galt als Weichei, das damit rechnen musste, aus der Kadettenanstalt zu fliegen. Als Neuling war von Salomon der Sack oder auch der Schlappsack. »Bist du ein Nachtschiffer?« hieß eine der ersten Fragen, die ihm ein Vorgesetzter stellte. Wehe, wenn er nachts ins Bett pinkle. Man war zu acht auf Stube, acht geschorene Köpfe, eine Uhr, ein Kaiserbild, ein Spucknapf. »Wir fangen ganz von vorne an«, erklärte ein Vorgesetzter die systematische Gehirnwäsche zum Sterben und Töten lernen. »Alles, was Sie bisher erlebten, sahen und begriffen, haben Sie zu vergessen. Alles, was Sie nun erleben, sehen und begreifen, geschieht, um Sie würdig zu machen für das Ziel, das Sie sich vorgesetzt. Sie haben von nun an keinen freien Willen mehr, denn Sie haben gehorchen zu lernen, um später befehlen zu können. Sie haben von nun an nichts anderes zu wollen, als was Sie zu wollen haben. Wenn Sie aber nicht wollen, meine Herren, dann fress ich Sie auf mit Haut und Haaren und spucke Sie wieder an die Wand, dass Sie kleben bleiben. Stillgestanden!« Die Angst, unterzugehen in diesem Kosmos von Befehl und Härte, ließ von Salomon zu einem willfährigen Werkzeug seiner Vorgesetzten werden, zu einem winzigen Teil der Maschine. Er selbst empfand diese Instrumentalisierung anders, als Selbstermächtigung. Er hatte das Gefühl, besser zu werden, zäher, schneller, härter, gewissenloser, kälter. Das Gewissen war jetzt der Kaiser, und er hatte nur noch zu tun, was der Kaiser wollte oder was der Kaiser wollen würde. Wer einen Befehl verweigerte, zum Beispiel als Nichtschwimmer nicht in ein eiskaltes Becken sprang, um unterzugehen, der geriet in Verschiss. Jenen Zustand, den die meisten Kadetten weit mehr fürchteten als den Tod. Verschiss, das war so, als hätte man Lepra oder eine andere ansteckende tödliche Krankheit. Niemand sprach mehr mit dem Ausgestoßenen oder würdigte ihn auch nur eines Blickes, bis irgendwann ein Angehöriger aus der Welt draußen kam und den Schandfleck entfernte, den in Verschiss geratenen zurückholte ins Zivilleben. Die Gefühle, die von Salomon beim Strammstehen, Absaufen, Untergehen und fast Ertrinken, beim durch den Dreck robben und Marschieren bis zur Bewusstlosigkeit empfand, kennt man von Langstreckenläufern und Radrennfahrern, die Bergpässe mit hohem Tempo überqueren müssen. Schwer atmet die Lunge, alle Adern füllen sich mit brennendem Saft. Aber diese Qual, das Adrenalin, die Zucht, das zerfetzte Keuchen, wichen zuverlässig, von den Vorgesetzten ideologisiert, dem seltsamen Rausch in der Gruppe, als große Maschine über etwas herzufallen, den imaginären Feind zu vernichten. »Aus dem Blut, aus den Knochen platzt das Hurra, steigert sich im Anprall mit der Luft zum gellen Heulen. Nun sind wir selber Sturm, sind selber Gewalt, unaufhaltbar, zermalmend, Stoß und Kraft, brechen in den Waldrand, trampeln über Gebüsch und Wurzeln, uns berstend auf den Gegner zu werfen. Weit rennen wir ohne Widerstand, taumeln über das Ziel hinaus, lachend und besessen und berauscht von der unhemmbaren Kraft.« Es sind Erfahrungen wie diese, wiedergegeben in exaltiertem, verquerem Expressionistendeutsch, in einer Sprache, hinter deren quasi religiösen Beschwörungsformeln noch ein verlorener Junge zu spüren ist, der seine Angst übertönt, die von Salomon zum Überzeugungstäter hochschrumpfen lassen. »Sport?« fragte er angeekelt. »Nein, dieses Rennen, Schießen, sich im Dreck wälzen, vor Angst zitternde Nichtschwimmer ins eiskalte tiefe Wasser stoßen, das war kein Sport.« »Unser Tun«, sagte von Salomon weihevoll, »war Dienst.« Dienst wurde eine Droge. Hineinzupassen in die Maschine, eine pervertierte Zugehörigkeit zu spüren, einen Heimatersatz. Es sollte Schluss sein mit eigenen Gedanken und Träumereien. Von Salomon betete jetzt die Mantras des preußischen Militarismus. »Das tun zu können, was befohlen war, seht, das wog jede Freude am ungebundenen Schweifen doppelt auf. Der Dienst ging weiter, erfüllte mehr als den Tag. So gab es kein Graues einerlei. Das Leben war bunt wie die Uniformen, bunt und barbarisch wie der Waffenrock.« »Die Kadetten«, schwärmt er, »Seminaristen der Armee wurden weltlichen Exerzitien unterworfen. Nicht anders als die Seminaristen der Kirche, Geistlichen.« Es war also mehr als nur Sterben lernen, was von Salomon in der Kadettenschule erfuhr. Es war eine vollkommene Gehirnwäsche. Der Waffengang, der Krieg, bekam eine metaphysische Dimension. »Wer kann da widerstehen?« fragte von Salomon. Und dann sang er seinen Psalm im Stil des überall verbreiteten romantischen Soldatenkitschs, der eine ganze Generation in die Schützengräben des Ersten Weltkriegs getrieben hatte. »Wer setzt sich entgegen der Gewalt, der Jugend und der Disziplin, der breiten Tausendfalt, geformt zu einem Willen? So marschiert das Regiment, in Tempo 114, 12 Kompanien, kriegsstark, todbereit, 90 Schuss jedermann in der Patronentasche, im Tornister Munition und harten Zwieback, Mantel gerollt und Stiefel neu, Muskeln wie Stränge, breite Brust und hartes Gelenk. Und die Mauer dieser an Zucht geborenen Körper, das ist die Front, das ist die Grenze, der Angriff, Element des Sturmes und des Widerstandes. Und hinter ihr bleibt Deutschland, das Heer zu speisen mit Mann und Brust und Munition.« Gewaltsame Beschränkung auf das Mechanische. Man kann sagen, dass der Erfinder Thomas Alva Edison ein durchaus fleißiger Mensch war. Er hat 1093 Patente eingereicht, darunter den Phonographen, die erste Filmkamera, die Schreibmaschine, den elektrischen Stuhl und, seine wohl größte Erfindung, die Glühbirne. Edison schlug mit diesen Patenten großflächige Schneisen in jene Zukunft, aus der sich später einmal die Kultur des 20. Jahrhunderts formen sollte, wegen der prägenden Kraft der USA auch das amerikanische Jahrhundert genannt. »Genie«, pflegte Edison zu sagen, »is 1% inspiration and 99% perspiration.« Und wenn man Persiperation mit der Verdunstung von menschlichem Schweiß übersetzt, wird klar, was Edison mit Genie meinte. Jemand, der mit einem Funken Verstand und harter menschlicher Arbeit in der Lage ist, große Dinge zu vollbringen. Walter Rathenaus Vater Emil wäre nie auf den Gedanken gekommen, sich als Genie zu bezeichnen. Er war viel zu beschäftigt, im ruppigen Norden Berlins das auf industriellem Niveau voranzutreiben, was man unter technischem Fortschritt verstand. Nach dem Sieg gegen Frankreich im Jahr 1871 hatte das neu entstandene Deutsche Reich zu einer rasanten Aufholjagd angesetzt. Die Einwohnerzahl Berlins vervierfachte sich in nur 4 Jahrzehnten auf 3,7 Millionen und das Tempo, das die Metropole erfasst hatte, trieb auch Emil Rathenau. Mit 37 Jahren hatte er die Anteile seiner Dampfmaschinenfabrik in der Berliner Chausseestraße gut abgestoßen und hätte danach ein ehrenwertes Leben als Rentier führen können. Aber Ruhe lag Rathenau nicht. Er wollte die Speerspitze des technischen Fortschritts, dem er sich mit Haut und wucherndem Backenbart verschrieben hatte, weiter behämmern, formen, zuspitzen. Um Geld ging es dabei nur am Rande. Zwar lebten seine Eltern, der Vater war Getreidehändler, bereits früh als Rentier sein behagliches Leben in einem geräumigen Anwesen samt großzügig bestückter Dienerschaft im Berliner Tiergartenviertel, aber Geld war für Emil nur ein Mittel zum wirklichen Zweck seines Daseins. ein Unternehmer und Fabrikant zu sein, der die Zukunft vorantrieb und sich dadurch Respekt erwarb. Großen Respekt. Wäre schon schön, wenn der Kaiser einmal zum Tee vorbeikäme. Der Berliner Bankier Karl Fürstenberg sagte über Emil Rathenau: Er begreift und billigt alles bis zum Betrag von 300 Mark. Dann kommt eine Lücke, innerhalb derer er finanzblind ist. Erst bei 3 Millionen fängt das Verständnis wieder an. Auf der Suche nach dem nächsten großen Ding war Emil jahrelang von Weltausstellung zu Weltausstellung gefahren. 1873 nach Wien, 1876 Philadelphia, 1878 Paris. Es war nicht wirklich etwas dabei, was er für wirtschaftlich verwertbar hielt. Das änderte sich 3 Jahre später auf der Internationalen Elektrizitätsausstellung, ebenfalls in Paris, wo Emil buchstäblich ein Licht aufging, in Form eines Glaskolbens, in dem ein Glühfaden aus verkohlten Bambusfasern eingeschlossen war. Das Patent darauf hatte Thomas Alva Edison. Emil schlug dem Gründer Werner von Siemens eine Kooperation vor, aber der winkte ab. Also blieb Emil wenig anderes übrig, als die europäischen Rechte auf Edisons Patent alleine zu erwerben. Die massenhafte Nutzung von elektrischem Licht, das dämmerte Emil, war etwas Ungeheures, die Welt veränderndes. Eine Revolution der Wohnzimmer, Häuser, Kneipen, Theater. Licht dorthin bringen, wo es sonst dunkel war. So ähnlich wie Gott. Nur per Knopfdruck. Auch an Orte, wo die Sünde herrschte. Vor der Glühbirne waren alle Menschen gleich. Für so etwas Großes musste sich Emil Geld leihen. Die Banken fassten Vertrauen in sein Projekt und mit 5 Millionen Mark Kapital gründete er im April 1883 die Deutsche Edison-Gesellschaft für angewandte Elektrizität, aus der sich die AEG entwickelte. Ein Jahr später kam Edison auf eine Art Inspektionsreise in Berlin vorbei. Rathenau zeigte ihm die Anlagen, bekam anerkennende Worte und abends gab es ein Souper bei Rathenaus zu Hause, bei dem auch der 17-jährige Walter und sein Bruder Erich, Lieblingssohn des Vaters und technisches Großtalent, zugegen waren. Scherzhaft fragte Emils Frau Mathilde, ob es denn stimme, dass Edison aus den Gesichtern der Menschen deren Eigenschaften und besondere Fähigkeiten lesen könne. Der Erfinder bejahte. Wie es denn um Erich bestellt sei, wollte die ambitionierte Mutter wissen. »Er ist der geborene Techniker«, antwortete Edison. Wohlgefälliges Schmunzeln in der Runde. »Und Walter?« Edison zögerte und sagte dann den für ein allwissendes Genie besonders schönen Satz, »He knows things I have no idea of.« In der Tat haftete Walter von Anfang an etwas Mysteriöses an. Er war ein vielbegabter, hatte von seiner Mutter, die im Frankfurter Großbürgertum groß geworden war, die südlichen Züge und eine Vorliebe für die Musen geerbt, für Theater, Musik, Literatur. Dazu war er ein begnadeter Zeichner. Nur dieser Teil des Lebens interessierte den technikbesessenen Unternehmer Emil überhaupt nicht. Theater vielleicht gerade noch, weil man dort eine Menge Glühbirnen installieren könnte. Die Firma, das war Emils großes und einziges Thema. Und es wurde wieder aufgewärmt bei jeder Mahlzeit, auch sonntags. Erich, der mit schweren gesundheitlichen Problemen zur Welt gekommen war, galt als Emils Liebling, blindes Verständnis, der angestammte Thronfolger. Walter, der Vielbegabte, blieb Emil lange fremd. Die Liebe des Vaters, wenn es sie denn gab, erlebte er als kühl und distanziert. In jedem Lob schwang auch Kritik mit. Stets spürte Walter, dass er nicht Erich war, der Abgott von Emil, deshalb in der Familie bald Gold genannt. Im Gegensatz zum tatkräftigen, glücklichen Erich schien Walter der Suchende, Wartende, Unerlöste zu sein. Die vermeintliche Knickrigkeit des Vaters, der fast alles Geld in die Firma steckte, der die Familie karg hielt, erzürnte den Erstgeborenen. Mit 13 Jahren schrieb er sein erstes Gedicht, ein Geburtstagsgeschenk an die Mutter. Auf einem Blatt Papier war ein Geldsack zu sehen, den Walter gemalt hatte. Dazu die Zeilen: Stirb, Ungeheuer! Du aller Sorgen, du allen Kummers drückende Last! Das Ungeheuer, Das war auch Emil, der die gesamte Aufmerksamkeit der Familie für sich und seine Firma beanspruchte und alles, was nicht AEG war, als überflüssig behandelte, als nicht existent. Emil, ganz dem Diesseits verhaftet, stämmig, energisch, sich seinen Weg bahnend mit seinen Zahlen und Glühbirnen. Widerspruch zweck bis sinnlos gegenüber einem Weltgeist, der Emil mit dicken Backen in den Rücken blies, der hämmernd, walzend die zweite Welle der Industrialisierung vorantrieb und den Komfort für jene in die Höhe schraubte, die die Maschinen beherrschten, Wasserklosetts in ihre luxuriöse Wohnungen pflanzte und Automobile in prunkvoll ausgestattete Garagen, das eiserne Soldatenbett von Wilhelm I., dieses Symbol preußischen Spartanismus, es rostete dahin, irgendwo auf dem Dachboden der Geschichte. Dagegen Walter, der Feine, stets mit langen Wimpern in die Ferne blickend, ein wenig verpeilt, aber gerne ein Buch zum Lesen dabei, wenn er wieder einmal zur Strafe in der Ecke stehen musste. Nur was erblickte er, wenn er in die Ferne schaute? Etwas Seltsames, Metaphysisches, Göttliches? Es war jedenfalls ganz und gar nichts Religiöses. Im Leben der Familie Rathenau spielte die prachtvolle, 1866 fertiggestellte Synagoge in der Oranienburger Straße keine nennenswerte Rolle. Weder für Erich noch für Walter wurde eine Bar Mitzwa gefeiert. Walters Hebräisch war bestenfalls rudimentär und fehlerhaft. Emil galt als liberaler Jude und die Verfassung des Reichs von 1871 hatte die Juden formal gleichgestellt. Trotzdem konnte von Gleichstellung, wenn es um wichtige Ämter innerhalb des Staates ging, nicht die Rede sein. Eine Karriere als Offizier oder Reserveoffizier der Armee war einem Juden versperrt, ebenso eine Laufbahn im höheren Beamtentum. Verglichen mit Ländern wie Frankreich oder Russland fühlten sich die meisten Juden in Deutschland jedoch trotzdem einigermaßen sicher und so gut aufgehoben, dass sie Vertrauen in ihre Zukunft und die ihrer Kinder hatten. Trotz dieser formalen Gleichberechtigung war der Antisemitismus im Deutschen Reich nie weg. Und das Tempo der zweiten industriellen Revolution ließ ihn sogar stärker werden. Der jüdische Geist wurde für viele Zumutungen der kapitalistischen Modernisierung und Ausbeutung verantwortlich gemacht. Ein böses Phantom, das angeblich auch hinter den Gegenprogrammen zum Kapitalismus stand, hinter Sozialismus und Marxismus. Nicht besonders verwunderlich also, dass in diesem gesellschaftlichen Klima von Aufbruch, Umbruch, aber auch Zusammenbruch die Juden als Sündenböcke für viele zu kurz gekommene und Verlierer herangezogen wurden. Wenn es ungemütlich wurde im Reich, war dies selten den rechtschaffenen Germanen zuzuschreiben, sondern jenen fremdartigen Elementen, zu denen die Juden trotz der Verfassung weiterhin gezählt wurden. Durch die jahrhundertelange Ausgrenzung waren einige von ihnen gezwungen, sich mit den Risiken in Handel und Bankenwesen auseinanderzusetzen. Risiken, die wehtun konnten und die jene Menschen, die über andere gesellschaftliche Aufstiegswege verfügten, dankend zurückwiesen. Nach dem Börsenkrach von 1870 hieß es prompt, er sei herbeigeführt worden durch schmutzige jüdische Geschäftspraktiken und wilde Börsenspekulationen. Ein wohlfeiles Stereotyp, das auch der bekannte Historiker Heinrich Treitschke aufgriff, als er von einer schweren Mitschuld schrieb, die das Semitentum an Lug und Trug, an der frechen Gier des Gründerunwesens gehabt habe. Zwar war es möglich, durch Taufe und Konvertieren die jüdische Identität ganz aufzugeben, aber die meisten deutschen Juden lehnten jenes Entree-Billett, das beispielsweise der Dichter Heinrich Heine gewählt hatte, ab. Auch Walter Rathenau scheint es für anbiedernd gehalten zu haben. An der Straßburger Universität schrieb er an seine Eltern, könne man hin und wieder getauften Juden begegnen, Christen aus Überzeugung, wie er voller Sarkasmus bemerkte. Wenn sie sich wenigstens aus politischen Rücksichten, aus Vorsicht, aus sozialen Gründen hätten taufen lassen, aber aus Überzeugung, das ist unserer Epoche nicht würdig. Das Entree-Billett, es war ein Phänomen, an dem sich Walter Rathenau immer wieder gerne rieb. Und an seiner Geringschätzung des Konvertierens ließ er keinen Zweifel aufkommen. »Ein getaufter Jude ist immer noch kein getaufter Christ«, sagte er einem Freund, der diese Mühe auf sich nehmen wollte, um beim Militär bessere Aufstiegsmöglichkeiten zu haben. Dazu erklärte er dem Freund, dass er nach der Taufe auf eine reiche Heirat nicht mehr zu hoffen brauche. Ein Konvertierter sei weder für eine hübsche, reiche Jüdin ein interessanter Heiratskandidat, noch für eine hübsche, standesgemäße Christin. Rathenau betonte sein Jüdischsein ungern, aber er war viel zu stolz und selbstbewusst, um es gegenüber seiner Umwelt zu verbergen. Als in einer Gaststätte während seines Studiums jemand lästerte, seitdem die Juden in dem Lokal verkehrten, wäre es dort nicht mehr zum Aushalten, forderte einer von Rathenaus Freunden Satisfaktion. Die anderen unterstützten ihn, der Druck auf den Beleidiger wirkte. Am nächsten Morgen habe jener, wie Rathenau befriedigt bemerkte, feierlichst revoziert. Als Angehöriger der obersten Schicht des Industriebürgertums war sich Walter seiner privilegierten Stellung wohl bewusst. Klar, in seinem ersten Gedicht hatte er dem Geld in Form eines Sacks als Ungeheuer, Tod und Teufel gewünscht, aber bald wurde ihm während seines Heranwachsens deutlich, dass materieller Wohlstand ihm Freiheit und Unabhängigkeit sichern könnte, ihn zudem auch antisemitischen Heimsuchungen gegenüber nicht schutzlos dastehen lassen würde. Geld, das war für den jungen Rathenau auch ein Abwehrschild und die gleichzeitige Garantie, dass ihm niemand so schnell würde auf der Nase herumtanzen können. Ein Herr sein, unabhängig, selbstbewusst, dieses preußische Ideal beanspruchte auch Walter für sich, und Geld würde ihm dabei helfen. Im Berliner Wilhelm-Gymnasium im Tiergarten wurde die herrschende Klasse von morgen herangezogen. Und genau hier schliff man wieder und wieder Walter den feinen Unterschied ein. Die Gewissheit, dass er in diesem Establishment des Wilhelmismus womöglich verdammt war, ein doppelter Außenseiter zu bleiben. Als Kind eines Unternehmers, geprägt von materiellen Werten wie Gewinn und Nutzen, im Gegensatz zu den vermeintlich ewigen höheren Werten des preußischen Adels, Militärs und höheren Beamtentums. Und als Kind einer jüdischen Dynastie, die genau aus dieser Sphäre ferngehalten wurde. Später, im Jahr 1909, würde Rathenau über die Zeit bitter schreiben, noch 1880 wagte der werdende Bürger nicht, sich menschlich frei zu fühlen. Der Krieg hatte alle Grenze dem Heer zugesprochen. Bismarck hatte den bürgerlichen Liberalismus besiegt und den Besiegten verächtlich gemacht. Eine Generation verließ die Schule entweder konservativ oder von Phrasiologien verärgert und sozial rebellisch. Im Jüdischsein potenzierte sich Walters Entfremdung. Eine Karriere, wie sie seine Klassenkameraden anstrebten, an die Schalthebel der politischen, exekutiven und militärischen Macht, blieb ihm als Juden verstellt. Und diese Apartheid deutscher Prägung brannte sich dem begütert Heranwachsenden fest ein. Das Geld war sein Schicksal. Es war Sicherheitsrelais und Garant einer gewissen bürgerlichen Freiheit. Aber als Jude stigmatisierte einen Geld auch. Er war gefangen in einem gut ausgestatteten Käfig. In den Jugendjahren eines jeden deutschen Juden, schrieb er 1911 rückblickend auf diese Zeit, gibt es einen schmerzlichen Augenblick, an den er sich zeitlebens erinnert, wenn ihm zum ersten Mal voll bewusst wird, dass er als Bürger zweiter Klasse in diese Welt getreten ist und keine Tüchtigkeit und kein Verdienst ihn aus dieser Lage befreien kann. Seine früh erwachte Sehnsucht nach höheren Werten jenseits von Handel und Gewinn trieb nicht Walter allein. Sie wurde von einigen der hochbegabten Söhne des jüdischen Großbürgertums geteilt. Manche suchten die höheren Weine in Kunst und Kultur, wie zum Beispiel die Bankierssöhne Karl Sternheim oder Hugo von Hofmannsthal oder der Fabrikantensohn Stefan Zweig, der schrieb, unbewusst sucht etwas in dem jüdischen Menschen, dem moralisch Dubiosen, dem Widrigen, Kleinlichen und Ungeistigen, das allem Handel, allem bloß Geschäftlichen anhaftet, zu entrinnen und sich in die reinere, die geldlose Sphäre des Geistigen zu erheben, als wollte er, wagnerisch gesprochen, sich und seine ganze Rasse vom Fluch des Geldes erlösen. Gerade die mächtigsten Dynastien finden ihre Söhne unwillig, die Banken, die Fabriken, die ausgebauten und warmen Geschäfte ihrer Väter zu übernehmen. Bei aller Zerrissenheit entschied sich Rathenau doch nicht auszubrechen, sondern das Bewährte, in der Familie Angelegte zu verfolgen. Er begann ein Studium der Physik, Chemie und Mathematik in Straßburg. Aber schon bald ging ihm die Materie auf die Nerven und er beklagte sich in Briefen an die Mutter. Er blieb ein durchschnittlicher Student. Andere zogen an ihm vorbei. Er flüchtete abermals. Nicht in die Zeichenkunst, wo er sich schon bewährt hatte, sondern in das Schreiben. Mit Blanche Trocard verfasste er ein Ehedrama in zwei Akten. Er ließ es auf eigene Kosten drucken. Das Staatstheater Frankfurt lehnte ab. Eine Niederlage, die er für sich behielt und die er tilgen wollte, indem er alle Exemplare verbrannte, bis auf jenes in Frankfurt, das seine Mutter nach seiner Ermordung zugeschickt bekam. Entmutigt brach er seinen Fluchtversuch ab und zog sein Studium lustlos, aber jetzt auch klaglos durch. Als er im Herbst 1889 zu spät zu einem Abendessen bei seinen Eltern erschien, entschuldigte er sich damit, dass er gerade seinen Doktortitel bekommen habe. Titel seiner Dissertation: Die Absorption des Lichts in Metallen. Zum nächsten Fluchtversuch geriet Rathenau ausgerechnet seine Militärzeit. Er diente bei den Pasewalker Gardekürassieren, einer besonders kostspieligen Garnison, wo die jungen Rekruten, meist Adlige, einen luxuriösen Lebensstil pflegten. Ein Foto aus der Dienstzeit zeigt Rathenau als einen jungen Dandy, der mit hohen schwarzen Schaftstiefeln, blitzendem Degen, schneeweißer Uniform und penibel poliertem Harnisch ohne jede Ironie und scheinbar frei von jedem Zweifel der Kamera entgegenschmachtet. Endlich scheint er den richtigen Rahmen für sich gefunden zu haben. Tiefe, stille Zufriedenheit im Blick. Mehrmals gab er Vertrauten zu verstehen, dass es sein Herzenswunsch sei, Offizier zu werden. Wie in der Schule wurde ihm auch in der Armee wieder vorgeführt, dass ein Jude selbst im vermeintlich aufgeklärten Preußen ein Mensch zweiter Klasse blieb. Nicht einmal zu einem Bier wollte sich ein Offizier von ihm bei einem Trinkgelage einladen lassen. Misstrauen auf der ganzen Linie. Der Offizier bestand darauf, zu bezahlen. Denn ein Jude, so das Vorurteil der preußischen Offiziersklasse, gibt nur etwas, wenn er Geld dafür bekommt. Trotz dieser Ablehnung träumte Walter davon, dazuzugehören. Die Armee, dieser Hort gleichaltriger Männer, schien ihm ein höherer, besserer Ort. Keine Klagen mehr Richtung Zuhause, kein Selbstmitleid, keine endlosen Briefe mehr an die Mutter über geschmackvolle Inneneinrichtungen, speziell Tapeten. Nicht mehr wie noch in Studentenzeiten. Vor den Tapeten fürchte ich mich sehr. Ich bin sicher, sie haben große Muster- oder Rokoko-Medaillons. In Papas Zimmer wäre Ledertapete ganz gut, aber man muss mit Muster und Ton sehr vorsichtig sein. Nur keine japanische. Ein deutscher Offizier werden, das war nun Rathenaus große Sehnsucht. Rein äußerlich erfüllte er alle Voraussetzungen. Gardemaß, sportlich, dazu geschmeidig, geschickt und wohlhabend. Aber das große Hindernis Jude konnte all diese Pluspunkte nicht eliminieren. Wenn es um wirkliche Verlässlichkeit und Loyalität ging, um wahre Ritterlichkeit für den Kaiser und das Heilige Reich, dann, so war der bittere Subtext dieser Tradition, dann konnte man auf den Juden nicht zählen. So kam Rathenau bei allem sich berufen fühlen, bei allem brennenden Ehrgeiz, bei den Gardekürassieren über den Dienstgrad eines Vizewachtmeisters nicht hinaus. Die Tür zu einem deutschen Paradies verriegelt, wieder einmal. Es kam die Zeit, schrieb Rathenaus späterer guter Freund, der Theaterkritiker Alfred Kerr, über diesen Sehnsuchtsort, da Walter für etwas gedankenlose Söhne holsteinischer Bauern eine Bewunderung an den Tag legte, die für sich betrachtet hübsch, doch in ihrem Grad und ihrer Absicht befremdlich war. Wenn sie beim Militär möglichst unbekümmert und inhaltslos aufs Pferd stiegen, das fand er nicht nur herrlich, sondern darin lag für ihn ein tiefes Symbol, ein erstrebenswertes Ideal irdischen Daseins. Trotzdem, er gehörte nicht dazu. Die von ihm angehimmelten Junggermanen und Paradearier blieben in ihrer Welt und er in seiner. Zwar würde das Rathenaus wohl lebenslange Sehnsucht nach den blonden, blauäugigen Siegfried-Typen nicht schrumpfen lassen, im Gegenteil. Eine seiner späteren Grundhaltungen, die Einteilung der Welt in Furcht- und Mutmenschen, fand in seiner Militärerfahrung ihren Ursprung. Aber die Monate bei den Garde-Kürassieren meißelten auch die Gewissheit bei Rathenau heraus, als Jude auf Dauer ein Deutscher zweiter Klasse zu sein. Nicht selten hatte er sich während seines Studiums bei seiner spottlustigen Mutter Mathilde über einige seiner jüdischen Kommilitonen beschwert. Sich selbst stellte er dabei als besonders kultivierten deutschen Juden heraus. Aber bei den Gardekürassieren spielte das keine Rolle. In den Augen der unbekümmerten Bauernbubenreiter und auch Herrenreiter war und blieb er einer von denen, den Juden. Mit dieser Erfahrung im Gepäck wurde Rathenau klar, dass er seine Karrierevorteile nicht aufgeben, sondern umarmen musste, indem er sie in der elektrotechnischen Industrie ausbaute. Aber wenn er gehofft haben sollte, dass er in einer Sänfte auf einen hohen Posten in der AEG getragen werden würde, wurde er enttäuscht. Sein Vater, der harte Ausbildungs- und Praxisjahre in Polen und England absolviert hatte, wollte, dass der schwierige, vielbegabte sich bewährte. Ein Ort, an den es den jungen Metropolbewohner Walter verschlug, hieß Schaffhausen, ein eigentlich idyllisches Schweizer Städtchen am idyllischen Rheinfall. Aber Walter hatte keine Antenne für die Reize der Provinz, dafür jede Menge Verachtung. Wenn er sich an seine Mutter wandte, goss er den Spott literweise aus über die in seinen Augen dürftigen Veranstaltungen, denen er in dieser Diaspora des Geistes ausgesetzt war. Nicht einmal das gesellschaftliche Ereignis der Saison in Schaffhausen, der Casinoball, vermochte es, das anspruchsvolle Großstadtgemüt Walters zu amüsieren. In knappen, aber gnadenlosen Worten schilderte er seinem Vater die festive Vollpleite. Es gab einen Prolog, eine kleine Vorstellung, Gesang, Abendbrot und Tanz. Trotzdem ich mich langweilte, ich kann nur sagen zum Bersten, musste ich bis um 5:30 Uhr früh dableiben, denn ich fuhr mit den Wegensteins nach Hause. 4 Tage später beschrieb er seiner Mutter Mathilde noch einmal, aber mit spottlustiger Liebe zum Detail, warum der Casinoball so grandios unter dem Niveau des in kulturellen und gesellschaftlichen Fragen durchaus hochmütigen Sohnes geblieben war. Nun ging ein rosa geblümter Bettvorhang, der eine Ecke des Saales abschnitt, in der Mitte auseinander, und es wurde ein gemütliches kleines Stück gespielt. Leider fing dieses immer wieder von vorne an, wenn man anfing, sich auf den Schluss zu freuen. Es wurde aber ganz nett gespielt. Der Dialekt ersetzt einen Gutteil Komik. Sobald wir über die glückliche Vereinigung der Liebenden in Sicherheit waren, dachte jeder an seinen Magen. Man stürzte in die Nebenzimmer, wo zwischen langen, bleichen Tischen und engen Stuhlreihen ein 30 Kellnerinnen mit verstörten Gesichtern wie die 7 Todsünden herumfuhren und sich in die Ohren tuschelten. Es dauerte auch wirklich fast 3/4 Stunden, bis der erste Gang uns über die Kleider geschüttet wurde. Ich saß an der Tête eines langen Tisches und sah 2 endlose Reihen von rosa Kleidern und weißen Atlaskrawatten zu beiden Seiten, aber kein einziges hübsches Gesicht. Er litt, vor allem auch unter den Männern, denen er in seinem Betrieb, der Aluminiumindustrie AG und in der Gesellschaft begegnete. Rohen Kerlen, instinktwilden Typen aus der Unterschicht, sich tröstend mit zielbewussten Don Juanesken Unternehmungen, mehr aus Hass als Liebe, lüstern, grausam, nicht liebenswürdig wie Casanova. Dazu die gewaltsame Beschränkung auf das Mechanische seiner Arbeit, die er als Hölle der Verzweiflung verfluchte. Einsam, nachts ein, wie er klagte, sibirisches Hundeleben. Schließlich hatte seine Mutter ein Einsehen. Sie wollte ihren Erstgeborenen nicht sang- und klanglos in der vermeintlichen Techno-Einöde zugrunde gehen lassen. »Um mich nicht weiter aufzuregen, will ich dir nun mitteilen, was Papas und unser aller Ansicht ist. Deine Tätigkeit befriedigt dich nicht. Gib sie auf, werde Professor oder Maler, was dir gut scheint. Also überlege und bedenke und sei überzeugt, dass dir nicht der geringste Widerstand entgegengesetzt wird.« Die nachgiebige Großzügigkeit der Eltern gefiel Walter nun auch wieder nicht. Sich wie einige andere aus der Sohngeneration des jüdischen Großbürgertums so einfach davonzustehlen in das Reich der Dichtung und der Musen, das schien ihm zu einfach und auch nicht wirklich lohnend. Denn es ging ja immer noch um die fehlende Anerkennung von Seiten des Vaters, eines Industriekapitäns auf dem Weg in die Liga der Siemens und Carnegies. Emil träumte von einer Art elektrotechnischem Weltreich mit Niederlassungen in Asien und Südamerika. Wie groß wäre wohl seine Achtung für einen Sohn gewesen, der Gedichte schrieb und im Kaffeehaus saß? Oder malte? Und außerdem, was war eigentlich wirklich für ihn Walter drin, wenn er die Kommandobrücke, die sein Vater von Tag zu Tag verbreiterte, auch bestieg und jenen eines Tages beerbte? Die Welle der 2. Industrialisierung stieg und stieg, und Emil thronte darüber. Was für eine Vorarbeit. Wäre doch sehr unklug, das alles aufzugeben. Wer weiß, vielleicht könnte er in diesem tosenden Aufbruch in eine neue Epoche eine ganz neue Rolle finden, Ein Lenker mit einem Fuß in der Wirtschaft und einem in den politischen Machtzentren. Es war ja auch die erste Welle der Globalisierung. Kupfer, Kobalt und Salpeter aus fernen Erdteilen. Und er würde dazugehören, zu den Wichtigen, jenen, die das alles steuerten und übersahen. Ein Metternich des aufkommenden Konzernzeitalters. Ein Bismarck. Irgendetwas in dieser Richtung. Das ihm in die Wiege gelegte Schicksal, später einmal ein bedeutender Herr zu sein, das wollte er auf gar keinen Fall aufgeben. Die Arbeit, schrieb er seinem Vater, sei ihm eigentlich gleichgültig. Auf die Stellung, die er in einer Hackordnung einnehme, komme es ihm an. Und dort fand er, je weiter oben, desto besser. Meine eigentliche Tätigkeit, also die, für welche man mich bezahlt, nicht die, für welche ich herkam, ist mir nicht unangenehm und nicht angenehm. Sie ist mir gleichgültig. Weniger behagt mir meine Stellung. Du kennst mich genug, zu beurteilen, wie ich unter subalternen Positionen leide. Niemals würde ich in irgendeinem Betrieb ein abhängiger Beamter sein. Es ist mir über die Maßen verhasst, von einem Vorgesetzten jeden Tag meine Arbeit zuerteilt zu bekommen, der gelegentlich kommt und nachsieht, ob ich meine Pflicht tue und dem ich über alles Rechenschaft schulde, der mir Befehle geben kann, mich lobt und mich tadelt, dem ich antworten muss, wenn er mich anredet und der mich stehen lässt, wenn er von mir genug hat. Ein Mann sein, der die großen Weichen stellt. Darin erkannte Walter immer mehr seine Rolle, auch hier in Schaffhausen. Es gefiel ihm, die Mitarbeiter zu dirigieren, ihnen Vorbild zu sein, jemand, zu dem sie aufschauen konnten. Nicht, weil es ihnen befohlen war, wie beim Militär, sondern weil er glaubte, eine geistige Autorität zu haben, ein Mann mit Ideen, einer, der inspirierte. Diese Anerkennung der anderen, sie befriedigte den jungen Rathenau zusätzlich. Merkwürdig, schrieb er fühlbar begeistert von sich selbst. Wenn ich längere Zeit mit jemandem verkehre, irre ich mich oder es ist so. Ich glaube dann immer, dass sie sich nach mir transformieren. Sie sehen mit meinen Augen und sprechen meine Sprache und haben alle das Gefühl, dass ich durch sie durchsehe. Seine erste wirklich selbstständige Stellung allerdings war mit einem erneuten Opfer verbunden. Er musste erneut umziehen, ausgerechnet nach Bitterfeld, einen tristen Flecken südlich von Berlin. Rathenau wurde Geschäftsführer der elektrochemischen Werke dort, eine erneute Bewährungsprobe für höhere Aufgaben später. Walter hat mir zuweilen erzählt, schrieb Alfred Kerr über die Gemütsverfassung seines Freundes in diesen 5 langen Bitterfelder Jahren, dass er, der Sohn, in dem trostlosen Nest Bitterfeld schlaflose Nächte verbracht hat, weil das ihm anvertraute Fabrikunternehmen dort auf der Kippe stand, dass es die schlimmste Zeit seiner frühen Jahre gewesen ist und dass die Schlaflosigkeit vorwiegend von Gedanken an seinen Vater kam. Allem Ehrgeiz zum Trotz misslang das Bitterfelder Unternehmen. Der Laden raste in die roten Zahlen und um einen Konkurs zu umgehen, mussten die elektrochemischen Werke an die Konkurrenz abgegeben werden. Das Scheitern traf Rathenau hart, wurde aber ein wenig abgefedert durch eine neue Bekanntschaft und eine neue Tätigkeit, die Rathenau die Bitterfelder Einöde zu ertragen geholfen hat. Die Bekanntschaft, das war Maximilian Harden, ein genialischer Wüterich, der mit seiner Zeitschrift »Die Zukunft« eine Art Ein-Mann-Stoßtrupp gegen die selbstgefällige Großmannspolitik Wilhelms II. Bildete. Walters Entdeckung war, dass ein gar nicht so übler Autor in ihm selbst stecke. Jemand, der nicht nur spöttisch brillante Briefe an seine Mama schreiben konnte, jemand, dessen Zeilen die Transformation durch die Druckmaschine aushielten und durch diese nicht in völlige Belanglosigkeit zerfielen. Zuerst hatte Rathenau einen Text über Elektrotechnik verfasst, dabei sichtlich Gefallen am Gedrucktwerden in einem wichtigen Medium gefunden und dann richtig ausgeholt. Der Text, den er schrieb, trug den Titel »Höre Israel« und war publizistischer Sprengstoff pur. So pur, dass Rathenau ihn mit dem Pseudonym W. Hartenau unterzeichnete. Höre Israel war in seiner Polemik gegen jene Juden in Deutschland, die sich aus seiner Sicht keine große Mühe gaben, sich kulturell und gesellschaftlich mit den Deutschen zu assimilieren, sehr spöttisch und scharf, manchmal offen antisemitisch. Rathenau machte aus seiner Verachtung für jene Juden, die gerne unter sich blieben, keinen Hehl. Er brachte sein Missfallen mit klaren, unmissverständlichen Worten zum Ausdruck. »Von vornherein will ich bekennen, dass ich Jude bin«, identifizierte er sich am Anfang seines Textes. Aber so klar dieses Statement zur Einleitung diente, so klar setzte er sich darin von vielen Juden ab. Wer ihre Sprache vernehmen will, mag an Sonntagen mittags um 12 durch die Tiergartenstraße gehen oder abends in den Vorraum eines Theaters blicken. Seltsame Vision. Inmitten deutschen Lebens ein abgesonderter, fremdartiger Menschenstamm, glänzend und auffallend staffiert, von heißblütig beweglichem Gebaren. Auf märkischem Sande eine asiatische Horde. Kein lebendes Glied des Volkes, sondern ein fremdartiger Organismus in seinem Leib. In diesem abfälligen Ton ging es weiter. Sogar den Wohlgefallen Gottes an seinem angeblich auserwählten Volk zweifelte Rathenau an. Er behauptete schlicht, dass Gott diese Juden nicht gefallen könnten. So stark sei Gottes Abneigung gegen sie, dass sie noch sehr lange auf den Messias warten dürften. Der käme nämlich nicht mehr. Meint ihr, der alte Stammesgott werde seinen König Messias senden, um euch zu helfen? Es ist euch nicht aufgefallen, dass er seit ein paar tausend Jahren sich mit euch nichts mehr zu schaffen gemacht hat. Der Herr des Zornes und des Sieges hätte an einem Volk von Kriegern gefallen. Für ein Volk von Krämern und Maklern interessierte er sich nicht. Auch den Wohlstand, das Geld und andere Reichtümer, die einige seiner Glaubensgenossen angehäuft hatten, so Rathenau, hätten die Juden vor Gott nicht besser werden lassen. Der Besitz habe sie nicht humanistischer, sondern außengesteuerter werden lassen. »Nun habt ihr den Reichtum«, schrieb Rathenau, »und eure Reichen sind weniger geachtet als eure Armen. Eure Redekunst war eitel und eure Agitation war umsonst. Vereine habt ihr gegründet zur Abwehr statt zur Einkehr.« All diese Vorwürfe machten sich mit den Stereotypen bereits damals bestehender antisemitischer Strömungen gemein. Aber noch einmal krasser und primitiver wurde Rathenau, als er sogar begann, in seinem Aufsatz die Körper und das Erscheinungsbild seiner Glaubensgenossen zu verhöhnen. »Seht euch in den Spiegel«, schrieb Rathenau. »Habt ihr euren unkonstruktiven Bau, die hohen Schultern, die ungelenken Füße, die weiche Rundlichkeit der Formen als Zeichen körperlichen Verfalls erkannt, so werdet ihr einmal ein paar Generationen lang an eurer äußeren Wiedergeburt, aber so viel ist gewiss, dass 2000 Jahre Elend ihre Spuren zu tief einbrennen, als dass sie sich mit Eau de Cologne abwaschen lassen, haben doch in jener Zeit die Weiber das Lächeln verlernt, ihr Lachen ist grell und unfroh und ihre Schönheit schwermütig geworden.« Unkonstruktiver Bau, ungelenke Füße, weiche Rundlichkeit der Formen, 2000 Jahre Elend, das seine Spuren zu tief eingebrannt habe, als dass sie sich mit Eau de Cologne abwaschen lassen. Die Herablassung und Bösartigkeit, die Rathenau hier zu Papier und in die Öffentlichkeit brachte, waren tief und völlig ernst gemeint. Sie bezeugten, wie sehr er sich danach sehnte, als deutscher Großbürger anerkannt zu sein. Großbürgertum, Patriziertum des Geistes und der Seele, das war es denn auch, was er den Juden wünschte, um den unbefriedigenden Status quo zu verbessern. »Ein Ende der Judenfrage ist die Taufe gewiss nicht«, schrieb Rathenau. »Das Ziel des Prozesses sollen nicht imitierte Germanen, sondern deutsch geartete und erzogene Juden sein. Und zwar wird sich zunächst ein Zwischenstand bilden müssen, der, von beiden Seiten anerkannt, ein Trennungs- und Verbindungsglied zwischen Deutschtum und Stockjudentum vorstellt. Ein jüdisches Patriziertum, nicht des Besitzes, sondern der geistigen und körperlichen Kultur.« Es klang wie ein Entwurf eines idealen Selbst. Ein solches idealisiertes jüdisch-deutsches Milieu, das Rathenau in Höhere Israel herbeisehnte, es existierte tatsächlich. Für einige wenige und vor allem in Berlin und Rathenau gehörte dieser schmalen Elite an. Man fand Einlass in diese Zirkel entweder durch gediegenen, verantwortungsvollen Reichtum oder durch besondere kulturelle Leistungen. Hugo von Hofmannsthal und Harry Graf Kessler gehörten dazu, ebenso wie Frank Wedekind und Gerhard Hauptmann. Es war in diesem aufgeklärten Milieu kein Makel, Jude zu sein. Im Gegenteil. Die beliebtesten Salons des Berliner Westens wurden von den Ehefrauen reicher jüdischer Geschäftsleute geführt, darunter Lilli Deutsch. Rathenau wurde zu einer herausragenden Figur dieser Szene, weil er Geschäft und Geist repräsentierte und dabei war, in dieser rasch fortschreitenden Welle der zweiten Industrialisierung Welten kennenzulernen, die es so vorher noch nicht gegeben hatte. Er entwickelte nun seine mysteriösen, nachdenklichen Gesichtszüge, und sobald ein Fotograf zugegen war, schien er aufzuhören zu lächeln. Leicht entrückt und trotzdem die schweren Fragen seiner Zeit auf den in makellosen Zwirn gekleideten Schultern zu tragen, so trat er auf in der Berliner Gesellschaftswelt. Diese Doppelrolle als Großkapitalist und Schriftsteller genoss er einerseits, aber sie gab ihm auch etwas Suchendes und Unfertiges, denn weder in der Gesellschaftswelt noch in der Welt des Geistes gelang es ihm, ganz nach oben zu kommen. Sein Ehrgeiz blieb es weiterhin, aber es war schwierig. Es ist mir nicht oft passiert, dass eine so starke schriftstellerische Begabung mir entgegentrat, gratulierte ihm Harden nach der Veröffentlichung von Höre Israel. Weitere Aufsätze folgten. Sie hatten nicht mehr die Wucht des Skandaltextes. Es gab Anflüge von Brillanz, aber von der Klasse eines von Hofmannsthal oder Wedekind blieb Rathenau weit entfernt. Trotzdem, dieses stete Ringen um Bedeutung und Anerkennung wuchs. Den Kaiser Wilhelm II. Hatte er höchstpersönlich adressiert. »Majestät, von unseren deutschen Fabriken können die Engländer was lernen. Die stoppeln immer eine Anlage auf die andere. Bei uns wird die ganze Sache einheitlich durchdacht und projektiert. Und dann der deutsche Beamte mit seiner Gewissenhaftigkeit und Bescheidenheit, der immer hinter seiner Aufgabe zurücktritt. Und zuletzt die Organisation. Da sehen wir uns den preußischen Staat an und suchen das im Kleinen zu kopieren.« Er machte sich mit diesem überehrgeizigen Streben nach immer größerer Verzahnung, sowohl innerhalb der Industrie als auch mit dem Staat, nicht nur Freunde und schied im Mai 1902 aus dem Direktorium der AEG aus. Er wechselte ins Bankgeschäft, als ihn Karl Fürstenberg in den Vorstand der Berliner Handelsgesellschaft berief. Hier betrieb er weiter eifrig Verzahnungspläne, aber als ein Jahr später sein Bruder Erich während einer Nilreise mit dem Vater unerwartet verstarb, näherte er sich wieder der AEG an. Der Posten des Kronprinzen war frei. Und dazu brauchte der Vater, so tief erschüttert vom Tode seines Lieblingssohnes, dass er kaum noch geschäftsfähig war, die Unterstützung seines Nicht-Lieblingssohnes. Ein Vertrauensverhältnis wuchs, das bis zum Tod des Vaters 12 Jahre später währte. Aber Kronprinz blieb er. Die Leitung des Konzerns bekam Felix Deutsch, der Ehemann jener Lilly, in deren Salon Walter so bevorzugt verkehrte. Als Trostpreis winkte der Aufsichtsrat der AEG, in den Walter 1904 berufen wurde. Eine Funktion, in der er sich gut machte und der bald viele Aufsichtsratsmandate folgen sollten. Der Aufsichtsrathenau, das war bald sein Spitzname. In Wirtschaft, Politik und den Salons der Berliner Elite, die eigentlich sein angestammter Boden waren. Der Aufsichtsrathenau klang spöttisch, aber auch wichtig. Aber längst nicht so wichtig, wie es Walter gerne gehabt hätte. Befreiung eines Kriegsverbrechers. Zu den großen Helden des Ersten Weltkriegs gehörten für Ernst von Salomon und seine Verschwörer der Wachoffizier Ludwig Dittmar. Dittmar war Mitglied der Besatzung des deutschen U-Boots U-86 gewesen und in führender Position beteiligt an einem Massaker, das als eines der schlimmsten deutschen Kriegsverbrechen des Ersten Weltkriegs den Ruf der Deutschen vor allem auf britischer Seite zusätzlich ruinieren half. Dittmar und John Bolt waren mit einem Oberbootsmannsmarten an Deck, als der Kommandant der U-86, ein Kapitänleutnant namens Helmut Patzig, den Befehl zum Feuern gab. Ziel der deutschen Schüsse waren über 100 kanadische Krankenschwestern und Ärzte. Sie trieben schiffbrüchig in der See vor Irland, hielten sich an Schwimmwesten, Rettungsbooten oder einfach aneinander fest. Patzig beschloss, nicht zu helfen, er beschloss, sie zu töten. Er hatte mit der Versenkung ihres Schiffs ein Verbrechen begangen und nun wollte er mit einem zweiten, noch viel schlimmeren Verbrechen die Überlebenden und Zeugen seines ersten Verbrechens aus der Welt schaffen. Feuerfrei auf Schutz und Wehrlose, auf Krankenschwestern und Ärzte, die hilfesuchend im kalten, offenen Atlantik um ihr Leben strampelten. Patzig ließ schießen, bis sich nichts mehr regte, bis kein Laut mehr zu vernehmen war. Dann beschwor er sowohl seine Mannschaft, die er vor dem Massaker unter Deck geschickt hatte, und die drei Führungskräfte, die an Deck mit ihm für den hundertfachen Mord gesorgt hatten, über den Tathergang nie ein Wort verlauten zu lassen. Er fälschte die Logbucheinträge und trug den Kurs seines Bootes weit von der Stelle des Massakers ein. Kein Wort, kein Eintrag, keine überlebende Krankenschwester, kein überlebender Arzt vor Ort. Ein echtes Zeugnis deutscher Gründlichkeit. Das britische Hospitalschiff Llandovery Castle, ausgestattet mit 622 Krankenbetten, hatte am 7. Juni 1918 noch 644 verwundete kanadische Soldaten in Halifax, Nova Scotia, Richtung Heimat abgesetzt. Das Schiff hatte sich danach auf der Rückfahrt nach Liverpool befunden, als Patzig 20 Tage später, am 27. Juni um 21.30 Uhr, das Kommando zum Versenken gegeben hatte. Die Torpedos schlugen ohne Vorwarnung in einem Gebiet außerhalb jener Zone ein, die nach der Erklärung der Deutschen zum uneingeschränkten U-Boot-Krieg für derart hinterhältige Attacken noch notfalls zu rechtfertigen gewesen wäre. 116 Seemeilen südwestlich der Fastnet-Felsen im Nordatlantik aber gab es keinen uneingeschränkten U-Boot-Krieg. Was es aber gab, war ein fanatisierter Killer in Uniform, der bereits über 20 Schiffe samt Besatzung für den Kaiser ausgelöscht hatte und nun unbedingt einen weiteren Eintrag ins Poesiealbum teutonischer Vernichtungsverdienste erzwingen wollte, zumal die Reichsmarineleitung solches Verhalten ausdrücklich gutgeheißen und regelrecht gefordert hatte. Die Llandovery Castle, ein Hospitalschiff, rot beleuchtet in der Nacht für das Rote Kreuz, unübersehbar. Nur nicht für einen, der auf dem Auge der Menschlichkeit blind war. Das Rot sei Tarnung für ein ganz normales Kriegsschiff, hatte er seinen Leuten gesagt. Und als Patzig dann an den Trümmern, die im Wasser trieben, erkennen musste, dass er sich geirrt hatte, beschloss er, die Sache zu Ende zu bringen. Keine Gefangenen, keine Überlebenden. Falscher Eintrag ins Logbuch. Und weil derartige Feigheit eine Charaktereigenschaft ist, die sich tief eingräbt, war es nicht wirklich ein Wunder, dass Patzig sich zur Flucht entschloss, als er in Leipzig im Jahr 1921 wegen seines schweren Kriegsverbrechens tatsächlich angeklagt wurde. Sein Name stand ganz oben auf der Liste, die deutsche Demokraten den Alliierten als Zeichen ihres Willens, das Reich zu demokratisieren, ausgehändigt hatten. Nur fehlte von Patzig jede Spur. Statt seiner saßen nun Ludwig Dittmar und John Bolt auf der Anklagebank und schwiegen. Vorbildlich fanden das von Salomon und seine Verschwörer. Strammer Gehorsam gegenüber den Befehlen eines Vorgesetzten. Zwar hatte das Deutsche Reich lange vor dem Krieg, im Jahr 1907, die Haager Landkriegskonvention unterzeichnet, aber die alten Eliten hielten nichts von diesen Regeln, die die schlimmsten Kriegsgräuel unterbinden sollten. Für sie waren diese Regeln nichts als Sentimentalität und weichliche Gefühlsschwärmerei. Für die Angeklagten galt ganz im Gegenteil eine roboterhafte Überkonformität, die von Salomon zur Heiligsprechung veranlasste. Sie hatten, so schrieb er bewundernd, vor dem Feinde dem Befehl ihres Vorgesetzten bedingungslos gehorcht. Schande auf sich geladen hatten in seinen Augen und in denen seiner Mitverschwörer dagegen die Demokraten von Weimar. Diese Verräter hätten sich erst den Forderungen der Alliierten gebeugt, deutsche Kriegsverbrecher auszuliefern und es dann, nach laut anhaltender Empörung in großen Teilen der Presse, als Großleistung verkauft, dass nicht fremde Richter über deutsche Soldaten urteilten, sondern Deutsche. Diese Prozesse, es waren sehr wenige, fanden in Leipzig statt. Bolt und Dittmar bekamen, ihr Schweigen eisern durchhaltend, 4 Jahre Gefängnis. Die Verschwörerzelle von Salomons fand ihren wütenden Nihilismus gegenüber Weimar bestätigt. Nichts anderes hatte man erwartet von diesem Demokratenpack. Oder wie es der Mitverschwörer Wilhelm Friedrich Heinz ausdrückte, das deutsche Reichsgericht gab sich dazu her, die hohe Gefängnisstrafe von je 4 Jahren über die Oberleutnants Bolt und Dittmar zu verhängen, weil der stiefelschmatzende Kurs der deutschen Außenpolitik einen solchen Beweis verbrecherischer Objektivität verlangte. Das Gericht von Leipzig sei eine Farce, eine Verschwörung von oben, wo nun völlig zu Unrecht die schlimmsten von allen, die Demokraten, saßen. Widerstand war vaterländische Pflicht, so sahen sie es. Die Gefangenen Dittmar und Bolt mussten befreit werden. Es konnte nicht schnell genug gehen. Eine regelrechte Panik, dass andere rechte Rebellengruppen schneller sein könnten, breitete sich in der Zelle von Salomons aus. Da anzunehmen war, dass in diesem Augenblick die Putschisten aller Städte über den gleichen Plänen brüteten, schien Eile geboten, schrieb von Salomon. Jeder wollte der Erste sein. Tatsächlich hatten Kern und Fischer bereits in Leipzig versucht, die beiden Offiziere aus dem Gefängnis zu holen. Sie waren in Schupo-Uniformen vorgefahren, hatten ein gefälschtes Schreiben vorgelegt, in dem stand, dass Detmar und Bold ihnen zu übergeben seien, weil die Gefangenen verlegt werden sollten. Die Organisation Konsul plane eine Befreiung. Das Gefängnis des Reichsgerichts sei nicht mehr sicher. Die sächsischen Wärter gingen scheinbar auf die Überführung ein, alarmierten aber heimlich die Polizei. Lichter wurden angedreht. Der Platz war plötzlich taghell erleuchtet. Verrat fluchend flüchteten Kern und Fischer in ihr Auto und rasten davon. In der Nacht vom 28. auf den 29. Januar 1922 sollte es besser laufen. Nachdem Bold ohne größere Probleme von Gefängnisbeamten, die Mitglieder der Brigade Erhard gewesen waren, in Hamburg befreit worden war, war nun nur noch Detmar in der Gewalt des Unrechtsstaates. Ein Kommando bestehend aus Fischer, Kern, Karl Tillesen, Dietmars Ehefrau und einem Fahrer namens Erich Wagner machte sich auf nach Naumburg an der Saale, wo Dietmar im dritten Stock des dortigen Gefängnisses einsaß. Man hatte Dietmar eine Säge zukommen lassen. Aus seinem blau karierten Betttuch hatte er sich ein Seil geflochten, das er an den Gitterstäben befestigte. Das Seil begann zu pendeln, Dietmars Körper schlug gegen die Mauer, und während er versuchte, sich von ihr abzustemmen, zertrümmerte er die Fensterscheibe eines Mitgefangenen. Nun spätestens waren alle wach. Mittlerweile hatten sich Fischer, Kern, Tillesen und Dietmars Ehefrau von Seiten einer benachbarten Gärtnerei mit einer Strickleiter zur Gefängnismauer begeben. Von dort hatte sich Kern in den Gefängnishof abgeseilt, mit einer Pistole bewaffnet. Kern war schwierige Situationen gewöhnt, aber was er da an der Mauer mit einem Seil herumzappeln sah, gefiel ihm nicht besonders. Noch weniger mochte er das Geschrei, das nun aus dem hell erleuchteten Gefängnis erklang. Das alles erinnerte an den Knast des Reichsgerichts in Leipzig, wo sie mit knapper Not davongekommen waren. Noch einmal durfte die Sache nicht schiefgehen. »Der Kriegsverbrecher flieht!« riefen einige Mithäftlinge. Dietmar baumelte, taumelte, versuchte sich weiter abzuseilen. Er war jetzt auf der Höhe des ersten Stocks. Plötzlich ein Sturz, ein dumpfer Aufprall. Das Seil war gerissen. Dietmar lag im Gefängnishof. Er stöhnte, konnte nicht aufstehen. Kern eilte zu ihm, packte ihn auf die Schulter. Zurück auf die Gefängnismauer, irgendwie. Dort warteten bereits die anderen. Mit vereinten Kräften schleppten, stützten, trugen sie Dietmar zum bereitgestellten Fluchtauto, wo Wagner hinterm Steuer wartete. Es ging um Sekunden. Das Gefängnis brodelte. Gleich mussten die Wachen bei ihnen sein. Starten, jetzt! Wagner sagte, der Wagen habe Probleme. Der Motor leierte, sprang nicht an. Fischer holte seine Pistole aus der Tasche. Er hielt sie Wagner an die Schläfe. Er begann zu zählen. 1, 2. Der Wagen sprang an. Die Verfolger schossen hinterher. Eine Großfahndung wurde ausgelöst, aber Dietmar und die Verschwörer saßen bereits im Warmen. Standesgemäß sozusagen, auf der Burg eines Mitverschwörers, Burg Saaleck. Man stellte fest, dass sich Dietmar beim Aufprall auf dem Gefängnishof am Rücken verletzt hatte. Es würde einige Wochen dauern, bis die Flucht fortgesetzt werden konnte, aber man war hier oben in Sicherheit, vorerst. Denn im ganzen Reich wurden Steckbriefe mit Dietmars Bild geklebt. 25.000 Mark Belohnung für Hinweise, die zur Ergreifung des Flüchtigen führen würden. Die Verschwörer waren empört, wütend. 25.000 Mark für diesen Oberleutnant, der in einem Krieg, in dem es für das Vaterland um Sein oder Nichtsein ging, vorbildlich seine Pflicht getan und gehorcht hatte. 2.000 Mark dagegen für einen Doppelraubmörder, der in Frankfurt einen Zahnarzt erdrosselt und die Nacht schlafend neben der Leiche zugebracht hatte. So ehrte Deutschland seine Helden aus dem großen Krieg. Dietmar, so viel stand fest, musste raus aus diesem verkommenen Sumpf, in das Weimar das heilige Deutschland verwandelt hatte. Im Zug wurde Dietmar über Heidelberg, Karlsruhe, Freiburg nach Basel in die Schweiz befördert. Jeder passierte Bahnhof wurde von den Mitverschwörern wie ein Triumph in die Geldwechselstube von Salomons in Frankfurt gemeldet. Hier saßen Fischer, Kern, Heinz und von Salomon beisammen und tranken Schnaps. Von Salomon erinnert sich: Mit jedem Bahnhof wuchs der Rausch, weitete sich die Zuversicht wie der Himmel an einem blauen Tag. Es war finstere Nacht, als Dietmar sich mit einem Anruf aus Basel meldete. In der kleinen Geldwechselstube in Frankfurt flogen die Becher an die Wand. Wölfisches Geheul. Die Front war deren Heimat. Wenn von Salomon, Kern, Heinz, Fischer und die anderen Verschwörer nüchtern waren, dann mussten sie zugeben, dass es das Deutsche Reich nur noch dem Namen nach gab. Alles, was ein konservativer Deutscher mit dem Deutschen Reich verband, Begriffe wie Heimat, Vaterland oder Nation, hatte für die Desperados der Organisation Konsul aufgehört zu existieren. Für sie war das Deutsche Reich ein besetzter Staat, dem die Feinde der Deutschen, also Frankreich, England, die USA, nach einem Krieg, der durch heimischen Verrat verloren worden war, ein undeutsches System auferlegten, die Demokratie. Gegen diese Demokratie, beobachtete von Salomon triumphierend, wuchsen patriotische Verbände wie Pilze aus der Erde. In ihnen sammelten sich Menschen, die sich von der Zeit verraten und betrogen fühlten. Das Reich, so empfanden es von Salomon und seine Mitstreiter, stand dicht vor dem völligen Zerbröckeln. Dagegen waren sie zutiefst entschlossen, vorzugehen. Nicht wie die anderen, die Militärmusikhörer, Sonnenmystiker und Biertrinker, nur mit Gerede und Empörung, sondern mit Waffen und Handgranaten. Es war still gewesen wie in einem Sarg, als die ersten Heimkehrer des Krieges, der vermeintliche Stolz der Nation, zurückgekommen waren nach Frankfurt. Die Division hatte in Verdun gekämpft, dem menschenverzehrenden Höllenschlund des Krieges. Die da zurück nach Frankfurt kamen, hatten überlebt. Aber die Freude über dieses Schicksal war nicht zu spüren gewesen, als sie durch die Straßen von Frankfurt zogen. Keine Ansprache, keine Fahne, keine Musik. Stattdessen einzelne Schreie aus verrosteten Kehlen, wie von Salomon schrieb, und wie aus Holz zurechtgehackte Gesichter, Augen, die fremd an der Menge vorbeisahen, fremd, unverbunden, feindlich, ja, feindlich. Es war ein Schock für beide Seiten, die Soldaten und die Zuhausegebliebenen, vor allem aber für die Zuhausegebliebenen. Der Tod kam nach Hause in Form der Überlebenden. Sie marschierten, als seien sie Abgesandte des Todes, des Grauens, der tödlichsten, einsamsten, eisigsten Kälte. Hier war doch die Heimat, so empfand es von Salomon. Der Glaube an diese Begriffe war erschüttert oder zerstört wie die Erde von Verdun. Volk, Vaterland, Heimat, Pflicht. Ja, das haben wir gesagt, diese Worte standen im Kurs. Und glaubten wir nicht an sie? Wir glaubten an sie, aber diese, die Front, die da vorüberzog. So sah sie aus, die Erschütterung von Salomons. Die Heimat, raunte von Salomon, war bei ihnen, den Frontsoldaten. Bei ihnen war die Nation. Das, was wir marktschreierisch in die Welt hinausprallten, das hatte bei ihnen seinen geheimen Sinn erfahren. Den hatten sie gelebt. Was folgte daraus? Konnte einer, der diese unaufhebbare Verknüpfung von Vaterland und Heimat mit der Idee des Soldatischen und der Schlachtfelder vollzogen hatte, auch zurückkehren in das kleine Dachzimmer und Bücher lesen? Schwierig. Es war nur konsequent für eine solche Geisteshaltung, dass sich von Salomon nur einen Tag nach der gespenstischen Heimkehr der Verdun-Division nach Frankfurt dem Freikorps unter General Georg Merker anschloss, einer verkniffenen Gestalt aus Westpommern. Auch er hatte sich bei der Vernichtung der Herero in Südwestafrika in Sachen Gnadenlosigkeit hervorgetan. Von Salomon war erlöst. »Ich wurde genommen, ich wurde eingekleidet, ich war Soldat«, schrieb er. Man liest den stillen Stoßseufzer darin. Von Salomon hatte seinen Platz gefunden. Zwar wurde auch das Freikorps Merker während des Spartakusaufstands in Berlin und später in Weimar von der Regierung Ebert bezahlt, aber das hieß noch lange nicht, dass die Freischärler auch nur den geringsten Respekt für die demokratisch gewählte Regierung aufbrachten. In Weimar, wo von Salomon und seine Kollegen die verfassungsgebende Versammlung schützen sollten, empfanden sie nur Spott und Abscheu für ihre Auftraggeber. In einem Lokal hatte von Salomon den Abgeordneten Erzberger erblickt. Klein, rundlich, schwarzer Rock, Hornbrille, Aktentasche. »Ein tüchtiger Mann«, flüsterte von Salomons Vorgesetzter höhnisch. »Was meinen Sie, wie würde das Hühnervolk gackern, wenn der eines Tages mal gehörig verprügelt würde? Machen Sie mit?« »Jawohl, Herr Leutnant.« Als sie dann das Unternehmen umzusetzen versuchten, flüchtete Erzberger durchs Fenster. 2 Jahre später war er tot. Der Geist von Weimar wurde zum Schimpfwort für die, die ihn bewachen sollten. »Viel trinken, das wollten wir, viel tanzen, das wollten wir auch, und vor allen Dingen wollten wir nichts davon hören, was in der Nationalversammlung besprochen und beraten wurde«, schrieb von Salomon über diese schöne Zeit. Statt im Dienst frommer Demokraten ihre Berufung zu erkennen, romantisierten von Salomon und Gesinnungsgenossen das Dasein der Landsknechte des Dreißigjährigen Krieges. Gewissenlos metzelnde Söldner, die auch vor Plünderungen nicht zurückschreckten. Außerhalb der Gesellschaft, ohne Vaterland, Versprengte, die ihre Heimat im Kampf suchten. Aber »wo war das Land, dem sie Knechte waren?«, fragte von Salomon beschwörend. Und gab die Antwort wenig später selbst. Deutschland. Nur wo lag es? Jedenfalls weit weg von Berlin und Weimar. Irgendwo zwischen der Nibelungensage und nebligen Lanzerfieberträumen. In tiefer Dumpfe eingehüllt stand das Wort, verwittert, lockend, geheimnisreich, magische Kräfte strahlend, gespürt und doch nicht erkannt, geliebt und doch nicht geboten, fantasierte von Salomon und spürte benommen dem vermeintlichen Zauber des Wortes Deutschland nach. Es tönte in Lied und Rede, aber der Ton war falsch. Man sprach von Vater und Mutterland, aber das hatte der Neger auch. Wo war Deutschland? War es beim Volk? Aber das schrie nach Brot und wählte seine dicken Bäuche. War es der Staat? Doch der Staat suchte geschwätzig seine Form und fand sie im Verzicht. Deutschland brannte dunkel in verwegenen Hirnen. Diesen vermeintlich verlorenen Ort Deutschland hatten die verwegenen Hirne, die Freischärler, in ihrer nächsten Station, dem Baltikum, gesucht. Hier galt es wiederum zuerst, mit Billigung und Bezahlung der deutschen Regierung, die aus Russland herüberschwappende Bolschewisierung zu stoppen. Von Salomon stilisierte diesen Auftrag zu einer heiligen Mission. Das sumpfige, neblige Baltikum wurde bei ihm zu einem märchenhaften Ideal. Der Krieg im Baltikum geriet zu einem Blutbad jenseits von Weimarer oder von Genfer Konventionen, zu einem primitiv-anarchischen Gemetzel ohne Regeln und andere Rücksichten, die die lästige Zivilisation dem Rausch des Mordens im Lauf der Zeiten auferlegt hatte. »Ich weiß nicht, ob wir es wollten, wir taten es. Und die Frage nach dem Warum verblasste unter dem Schatten immerwährender Gefechte«, beschrieb von Salomon den ekstatischen Blutrausch der Mission. Ist solch ein Zustand steigerbar? Anscheinend, denn als die deutsche Regierung von den Siegermächten gezwungen wurde, die Soldzahlungen an die Freikorps zu stoppen, der Winter kam und die Gegner wieder erstarkten, flippten von Salomon und seine Kollegen völlig aus. Das neue Deutschland im Baltikum, es ging ihnen verloren, und diese Niederlage quittierten sie mit der bestmöglichen Zerstörung ihrer Traumdestination. »Wir schmissen die Leichen in Brunnen und warfen Handgranaten hintendrein. Wir erschlugen, was uns in die Hände fiel. Wir verbrannten, was brennbar war.« Ein Feldzug wie ein Amoklauf. Und wie bei jedem Amoklauf dröhnte gewichtiges Selbstmitleid als Begleitmusik über den feierlich gurgelnden Worten. Natürlich säße ich lieber in der Downing Street als in der Wilhelmstraße. Anfang April 1922, es war abends noch ein Hauch von den heller werdenden Tagen in der Luft, bekam Rathenau bedeutenden Besuch in seiner Villa in der Königsallee. Nicht, dass dies etwas Ungewöhnliches gewesen wäre, bedeutende Zeitgenossen zu kennen, mit ihnen zu verkehren, jene angeblich 300 Großmanager, die die Geschicke Europas und der Welt lenkten, gehörte zum Selbstverständnis Rathenaus. Aber dieses Mal bei ihm zu Hause war es doch anders. Denn die Gäste hießen Kurt Blumfeld, einer der bedeutendsten deutschen Zionisten, und Albert Einstein, im schwäbischen Ulm aufgewachsen, aber doch bald in der Schweiz heimisch geworden, einem Land, wo man bei aller konservativer Bodenständigkeit nicht auf die Idee gekommen wäre, eine der leuchtenden, bahnbrechenden Gedankenfolgen in der Geschichte der Menschheit, die Relativitätstheorie, als schlichten Betrug abzutun. Als jüdischen Schwindel, wie der Heidelberger Fachkollege Philipp Lenard unter der wohlwollenden Zustimmung vieler deutscher Physiker formulierte. Es braute sich etwas zusammen in Deutschland. Und dass bei dieser Gemengelage ein Jude wie Rathenau jetzt sogar als Außenminister das gedemütigte, nach ungeheurer Selbstüberschätzung sich nun in Selbstmitleid wälzende, auf Rache und Revanche sinnende Deutschland in eben dieser als sehr feindlich und ungerecht wahrgenommenen Welt vertreten sollte, schien Blumfeld und Einstein keine gute, sondern für Rathenau eine lebensgefährliche Idee. Das Treffen dauerte 5 Stunden, von 7 Uhr abends bis 1 Uhr nachts. Blumfeld und Einstein hatten sich vorgenommen, Rathenau dazu zu bewegen, vom Gipfel seiner Karriere, dem Außenministeramt, zurückzutreten, weil Rathenau Jude war. Einstein, der von Elementen und Systemen etwas verstand, hielt es für schlecht möglich, dass dieses Gemisch auf die Dauer ohne größere Katastrophen funktionieren könnte. Über 100.000 Juden hatten für ihr Deutschland im Krieg gekämpft, die meisten an der Front. Über 12.000 hatten den Tod gefunden. Was bewies das? Nichts, fanden jene, die den Juden einen großen Teil der Schuld an Deutschlands Niederlage gaben. Das waren nicht nur ein paar versprengte Spinner und Verschwörungstheoretiker, es waren viele und sie wurden immer mehr. Blumfeld, der Zionist, war der Meinung, dass Juden in Deutschland ohnehin auf Dauer nichts verloren hätten. Einstein, der Bewegliche, ein Meister der Perspektiven und der Wechsel, bezeichnete sich als Ferment dieses Abends. Seine Aufgabe war es unter anderem, die Unterhaltung im Fluss zu halten. »Wir sind gekommen, um Sie auf die Schwierigkeit Ihrer eigenen Position hinzuweisen«, sagte Blumfeld. »Nach meiner Meinung haben Sie kein Recht, als Minister des Äußeren die Angelegenheiten des deutschen Volkes zu leiten.« »Warum nicht?«, verteidigte sich Rathenau. »Ich bin der geeignete Mann für mein Amt. Ich erfülle meine Pflicht gegenüber dem deutschen Volk, indem ich meine Fähigkeiten und meine Kraft zur Verfügung stelle. Im Übrigen, was wollen Sie? Warum soll ich nicht wiederholen, was Disraeli getan hat?« Nun war es heraus. Einstein lächelte. Disraeli, Benjamin Disraeli, war in seinem Leben tatsächlich etwas wirklich Unglaubliches gelungen. Erst als Romanschriftsteller erfolgreich im England des frühen 19. Jahrhunderts schaffte er es, trotz der Diskriminierungen gegen Juden in der britischen Politik, ins Unterhaus einzuziehen, 2-mal Premierminister zu werden, schließlich von Königin Victoria geadelt zu werden und den erblichen Teil des Earl of Beaconsfield zu erhalten. Ein großer Unterschied zwischen Rathenau und Disraeli war, dass sich die eher pragmatische englische Gesellschaft Außenseiter nicht auf Dauer verschloss, wenn sie nur Erfolg hatten. Allerdings war England im 19. Jahrhundert endgültig dabei, ein Weltreich zu begründen. Deutschland Anfang des 20. Jahrhunderts, nach einem verlorenen Ersten Weltkrieg, drohte in Bürgerkrieg und Chaos zu zerfallen. Einstein lächelte, weil er ahnte, dass sich Rathenau mit dem Disraeli-Vergleich nicht unbedingt einen Gefallen getan hatte. Blumfeld beließ es nicht bei der lächelnden Zurückhaltung. Er sah die Zeit gekommen, Rathenau zu packen und zur Umkehr zu bewegen. »Im Erfolg ist manches möglich«, sagte er. »Disraeli brachte England den Suezkanal und machte seine Königin zur Kaiserin von Indien. In schwerer Zeit zeigt sich deutlicher, wer dazugehört und wer als fremd empfunden wird. Ich glaube übrigens, dass ein Jude unter keinen Umständen das Recht hat, die Angelegenheit eines anderen Volkes zu repräsentieren.« Blumfeld sprach jetzt mit Rückenwind. Es war seine volle Überzeugung, dass Rathenau seinen Leuten, den Juden, keinen guten Dienst erwiese, sondern einen schlechten, wenn er Außenminister bliebe. »Sie sehen nur sich und ahnen nicht, dass jeder Jude, nicht nur in Deutschland, sondern in der ganzen Welt für ihr Tun verantwortlich gemacht wird. Sie lehnen es ab, sich mit dem jüdischen Volk zu identifizieren, aber es gibt eine objektive Judenfrage, der Sie durch kein Argument entgehen können. Sie erfüllen nur eine Funktion und sind in Wahrheit nicht eins mit dem deutschen Volk, das Sie zu repräsentieren versuchen.« Rathenau hielt dagegen. Er wollte sich nicht zum Rückzug zwingen lassen, schon gar nicht durch einen Zionisten wie Blumfeld. Selbst wenn Rathenau oft zweifelte, ob er Erfolg haben könnte für Deutschland in seiner Funktion als Außenminister, war das nicht der Zeitpunkt, seine Zweifel offenzulegen. Nicht mit Blumfeld, der, so sah es Rathenau, eine weltfremde Ideologie vertrat, die ökonomisch nicht funktionieren würde. Auf diesen entscheidenden Makel des Zionismus hatte Rathenau Blumfeld und Einstein bereits früher am Abend aufmerksam gemacht. Und Sachen, die ökonomisch nicht funktionierten, davon war dieser mit allen Deals der modernen Wirtschaft vertraute Konzernherr überzeugt, haben keine Zukunft. Die Zionisten sprechen gern von Selbsthilfe und Autoemanzipation, aber das zionistische Palästina wird immer auf das Wohlwollen der nicht-zionistischen Juden angewiesen sein. Eine Sache, die nicht self-supporting werden kann, ist auch als Idee nicht interessant. Die Idealisten aus Palästina, auch wenn sie bereit sind, für ihre Sache zu sterben, bleiben für die anderen Juden doch nur eine durch Wohltätigkeit erhaltene Gruppe, sagte Rathenau. Dann doch lieber in Deutschland, ein Land, das man wenigstens kennt und in dem ein großes Geschäft, die ALG, ausgezeichnet funktioniert, versuchen, das Beste zu tun. Die Vorurteile, der wachsende Antisemitismus. Einen Teil des Problems wollte Rathenau jetzt mit Blumfeld nicht erörtern. Einen anderen Teil des Problems hatte er ein Leben lang gekannt. Damit müssen Menschen wie ich durch ihre Leistung fertig werden, sagte Rathenau. Ich durchbreche die Barrieren, mit denen die Antisemiten uns isolieren wollen. Dann fügte er hinzu, natürlich säße ich lieber in der Downing Street als in der Wilhelmstraße. Es war still im Raum. Einstein lächelte erneut und sagte, nun sind Sie aber reingefallen. Das gerade hatte doch Blumfeld versucht, auseinanderzusetzen. Aber Rathenau gab nicht klein bei. Nicht einmal, als ihn Einstein, ein Mann auf dem Weg zum Genie und der selbsternannte Schiedsrichter dieses langen Abends, in der Grunewald-Villa anzählte. Rathenau hatte sehr geduldig und fleißig seine Chance gesucht, ganz oben im Machtgewölbe der deutschen Politik. Und er war nicht bereit, sich aus dieser Position freiwillig zurückzuziehen. Eine Stunde nach Mitternacht verabschiedeten sich Blumfeld und Einstein, wie sie später sagten, sehr nachdenklich. Sie würden einander zu dritt nie wiedersehen. Rathenau und Deutschland, das war eine lange und sehr komplizierte Geschichte. Eine Geschichte von unerwidertem Patriotismus und Sehnsucht nach Zugehörigkeit, von verstecktem Stolz und aristokratischer Eitelkeit, von der Überzeugung, dass die alten preußischen Eliten unfähig seien, die neuen Kader aus der Arbeiterbewegung überfordert. Eine Geschichte, die auf ihn zulief, auf ihn Rathenau, der ein Leben lang danach gestrebt hatte, seine Kenntnisse im Bereich der Wirtschaft, Diplomatie, sein globales Vernetztsein und seine Weltläufigkeit in den Dienst des deutschen Vaterlandes zu stellen, und zwar dort, wo er auch Wichtiges bewegen könnte. Gab es für einen wie ihn einen besseren, passenderen Ort in diesem Winter 1922 als das Außenministerium des Deutschen Reichs? Selbst wenn es ein Posten war, der nicht nur mit Einträgen in den Geschichtsbüchern belohnt werden würde, sondern möglicherweise mit dem eigenen Leben bezahlt werden musste. Möglicherweise gelang es Rathenau, sei es aus Ehrgeiz, Vaterlandsliebe oder Eitelkeit, die Gefahr zu verdrängen. Die treueste, lebenslange Frau an seiner Seite, seine Mutter Mathilde, schaffte das nicht. Sie hatte schon vor seiner Ernennung zum Wiederaufbauminister gestreikt. Ein halbes Jahr nach der Ermordung Erzbergers war sie nicht mehr bereit gewesen, einen hinhaltenden Kompromiss zu ertragen. Mathilde hatte ihrem Sohn das Versprechen abgenommen, auf gar keinen Fall in der gegenwärtigen, hochexplosiven Lage das Außenministeramt anzunehmen. Egal, wie sehr man ihn darum bat, egal, wie viele Anwärter schon abgesagt hätten, egal, ob nur noch er übrig wäre, um den für Deutschland lebenswichtigen Job zu erledigen. Aber Rathenau hatte es trotzdem geschafft, die Ernennungsurkunde von Reichskanzler Wirth am 31. Januar entgegenzunehmen. Er hatte seiner Mutter, mit der er fast täglich zu Mittag aß, einfach nichts gesagt. Er hatte sich nicht getraut, weil er keine wirklich überzeugenden Argumente hatte. Also hatte es die Mutter aus der Zeitung am 1. Februar erfahren, und als der Sohn an diesem Tag zum Lunch erschien, hatte es heftig gekracht. »Walter, warum hast du mir das angetan?« fragte Mathilde wütend. Rathenau druckste rum. Der sonst so geschliffene, eloquente, stocherte im Leeren. Schließlich antwortete er, schuldbewusst wie ein Schulkind, das sich von seinen Kumpels zum Ladendiebstahl hatte verleiten lassen. »Mama, ich musste ja, weil sie keinen anderen gefunden haben.« Er war nicht in der Lage, seine Zweifel, die er durchaus hatte, mit seiner Mutter zu teilen. Schließlich war jene so etwas wie die Chefzweiflerin in dieser Angelegenheit. Aber anderen Damen, mit denen er sein Innenleben bisweilen teilte, offenbarte er durchaus, dass ihm mehr als nur ein wenig flau war vor dem, was da vor ihm lag. »Mit tiefem und ernstem Zweifel stehe ich vor dieser Aufgabe«, schrieb er an Lilly Deutsch, die Ehefrau seines ewigen AEG-Konkurrenten Felix Deutsch. »Was vermag ein Einzelner gegen diese erstarrte Welt mit Feinden im Rücken, dem Bewusstsein seiner Grenzen und Schwächen? Ich will allen guten Willen daran setzen, und wenn es nicht ausreicht, so werden sie mich nicht mit den anderen verlassen.« An Lore Karrenbrock, die Vertraute und Redakteurin des sozialdemokratischen Vorwärts, schrieb er: »Einen schweren Entschluss musste ich fassen. Ich will noch einmal versuchen, alle Kräfte zu fassen und in den Dienst zu stellen. Es sind Stunden der Sorge und des Zweifels.« Briefe wie diese waren Teil seiner Psychohygiene. Es waren auch in gewisser Weise Briefe an sich selbst. Indem er seine Zweifel adressierte, konnte er besser mit ihnen umgehen. Briefe, die klangen wie Entschuldigungsschreiben von Walter Rathenau an Walter Rathenau in schweren Zeiten. Aber Rathenau war kein Hasardeur, der sehenden Auges ins Unglück rannte. Gewiss, es waren schwere Zeiten. Aber er hatte einen Plan. Und fast noch wichtiger, er hatte gute Verbindungen. Das war in einem Land, das nach dem verlorenen Krieg wie ein Paria durch die zivilisierte Welt schipperte und von den wirklich wichtigen Verhandlungstischen ausgeschlossen war und immer neue Zahlungsbefehle entgegennehmen musste, eine Menge wert. Der Plan war: Wiederherstellung eines funktionierenden weltwirtschaftlichen Gefüges. Entschuldung auch der überlasteten Länder England und Frankreich. Märkte, die sich allmählich erholen, Aufbau eines mitteleuropäischen Zollvereins und Wirtschaftsraums, eine Mini-EU, wenn man so will. Aber so klar das Vorhaben dem Primat des Ökonomischen gehorchte, so schwierig war es umzusetzen, was vor allem an Frankreich lag, jenem Land, das den höchsten Preis in diesem Krieg gezahlt und die meisten Toten zu beklagen hatte. Allein schon der Verdacht, dass die Deutschen die volle Härte des Versailler Diktats hintertreiben wollten, führte im französischen Parlament zu Tumulten und zum Sturz des Regierungschefs Aristide Briand. In einer Konferenz zum Thema Reparationen in Cannes hatte mit Rathenau als Unterhändler im Januar 1922 erstmals ein Deutscher am Tisch der Sieger gesprochen und dargelegt, dass Deutschland alles wirtschaftlich Erdenkliche im Rahmen seiner Möglichkeiten tun werde, um die Forderungen des Vertrages von Versailles zu erfüllen. Aber er ließ auch durchblicken, dass die Forderungen, so wie sie nach wie vor bestanden, Deutschland würden zerbrechen lassen. Es müssten sich also beide Seiten bewegen, die Deutschen, indem sie ihre Schuld wirklich anerkannten und bereit waren, heftig für sie zu bezahlen. Die Entente, indem sie den Deutschen wenigstens einen Rahmen ließ, so zu wirtschaften, dass sie überhaupt in der Lage waren, auf Dauer zu zahlen. Lloyd George, der britische Premier, hielt es pragmatisch und lud Deutschland daraufhin zur Weltwirtschaftskonferenz nach Genua ein, die dort im Frühjahr stattfinden sollte. Die Franzosen aber stürzten ihren Premier. Vor diesem Scherbenhaufen also stand Rathenau, als er Ende Januar das Amt des Außenministers übernahm. Schon allein dieser Haufen hätte genügt, um die Sorgen seiner Mutter Mathilde zu rechtfertigen. Aber dieser Scherbenhaufen bot auch Chancen. Die Briten um Lloyd George hatten begriffen, dass es keinen Sinn hatte, Deutschland weiter verelenden zu lassen, sodass es am Ende Gefahr laufen könnte, doch noch sein Heil in den Ideen des Bolschewismus zu suchen. Dazu hatten die Deutschen dank des geschickten Rathenau wieder einen Weg an den Tisch der großen Staaten gefunden. Nicht mit einem Mitspracherecht, aber es wurde zumindest gehört. Und Deutschland hatte in Rathenau mit seiner enormen Wirtschaftskompetenz, aber auch mit seiner Fähigkeit zur fließenden Verständigung in Französisch, Italienisch und Englisch eine potenzielle Spitzenkraft für den Wiederaufbau Europas. Andererseits war Rathenau, als Europa in Schutt und Asche versunken war, keiner von denen gewesen, die zum Frieden gemahnt hatten. Gewiss, er hatte, als die Schüsse in Sarajevo fielen, in seinem Schloss in Freienwalde gesessen und an einem Buch geschrieben, das er später »Von kommenden Dingen« nennen sollte und war von der Aussicht auf einen Krieg niedergeschlagen gewesen. Rathenau hatte damals ein starkes Deutschland durch weitere Entfesselung seiner Ökonomie gewollt. Was er nicht geglaubt hatte, war, dass ein Krieg Deutschland bei dieser Entwicklung behilflich sein könne. Nur als der Krieg vom Reich dann erklärt worden war, Anfang August, erbot Rathenau in einem persönlichen Billett an Reichskanzler Bethmann Hollweg, selbst an diesem Krieg teilnehmen zu dürfen. Er war 47 Jahre alt, aber er wollte seinem Land an wichtiger Stelle zum Sieg verhelfen. Schnell hatte er vor einer Rohstoffknappheit gewarnt und Kriegsminister von Falkenhayn die Errichtung eines Rohmaterialamts vorgeschlagen. Binnen einer Woche wurde er zum Leiter einer solchen Abteilung ernannt. Rathenau ging mit ungeheurem Eifer ans Werk, arbeitete Tag und Nacht, nicht zimperlich, wenn es um die Methoden ging, die Feuerkraft des Reichs zu steigern. In Belgien, Nordfrankreich und im russischen Polen ließ er sogar plündern. Rathenau arbeitete mit vollem Einsatz für den schnellen Sieg. Am 1. November schrieb er an seine Freundin Fanny Künster: »Wir müssen siegen, wir müssen, und haben keinen reinen ewigen Anspruch. Dies köstlich wahnhafte Volk hat keinen entscheidenden Freiheitssinn. Es liebt die Autorität, es will regiert sein, es gibt sich hin und will gehorchen. Diese halbe Tugend aber ist im Sinne der ewigen Geschichte ein Vergehen. Eine Kaste, tüchtig, selbstbewusst, aber der Initiative unfähig, regiert uns. Hätte ich nie hinter die Kulisse dieser Bühne gesehen.« Es war ein Brief wie ein gewaltiger Seufzer. Rathenau bekannte sich zum Wir und er wollte den Sieg unbedingt. Aber sein Blick auf das Volk, dem er den Sieg wünschte, seine geliebten Deutschen, war nicht verklärt, sondern reflektiert und klarsichtig. Die Einsichten und Erfahrungen, die er in mehr als 4 Jahrzehnten als deutscher Jude unter Deutschen gewonnen hatte, wurden nicht von einem plötzlichen kriegsbedingten Hurra-Patriotismus überrollt. Sie wiesen die Richtung für eine ätzende Analyse. Köstlich wahnhaft, autoritätsliebend, gehorchen wollend, regiert von einer unfähigen Kaste, das waren die Charakteristika, die Rathenau seinen Landsleuten zuwies. Er skizzierte damit mitten in der allgemeinen Kriegseuphorie das autoritäre, zur Unterwürfigkeit neigende deutsche Wesen, das Heinrich Manns 4 Jahre später erscheinender Roman »Der Untertan« ebenso prägen würde wie die Theorie des autoritären Charakters, wie sie der Sozialpsychologe Erich Fromm in den 30er Jahren beschrieben hat. Rathenau machte sich wenig Illusionen darüber, dass sein Deutschland trotz Säbelrasselns, Tschingdrasser Bums und auf an die Front gebrüllt auf einem wirklich guten Weg war. Der Krieg würde teuer werden und viel länger dauern, als seine Landsleute glaubten. Das war seine Überzeugung. Was nach dem Krieg kam, wusste niemand. Rathenau aber ahnte, dass die Welt danach schwieriger und mühevoller sein würde. »Wenn ich tief in mich hineinhöre«, hatte Rathenau am 14. August 1914 an Hermann Stehr geschrieben, »weiß ich, dass ich mich selbst zu einem Werkzeug einer Entwicklung mache, durch die ich dazu beitrage, die Götter zu stürzen, welche die Welt vor dem August 1914 anbetete, eine Welt, der ich angehöre und durch die ich wurde, was ich bin, ein Individualist.« »Jene alte Welt«, so formuliert er weiter in diesem Brief, »die bunter, vielfältiger und alles in allem wohl reicher war und glücklicher als die, die nun anbricht.« Eine neue Welt, so schrieb er, des europäischen Niedergangs. Eine neue Welt materieller und intellektueller Umschichtungen. Rathenau warnte und tröstete zugleich, als er abschließend formulierte, »doch nur wo Altes stürzt, kann Neues werden«, und Menschen wie Völkergeschicke haben sich noch nie aus Anfängen, immer nur aus Erschütterungen ergeben. Keine Morgenröte, stattdessen das Grau des Sterbens und der Maschinengewehre. Es gab keine frohe Botschaft für das, was kommen würde. Trotzdem hatte Rathenau keine Alternative zum großen Töten gesehen, auch wenn er versuchte, dem Krieg die Emotion zu nehmen und ihn als nüchternen Wirtschaftskrieg zu betrachten. Seine Leitung der Kriegsrohstoffabteilung hatte den Krieg effizienter gemacht und vor allem verlängert. Rathenau arbeitete fieberhaft für den Erfolg des Reichs. Das ging so weit, dass er mehr Luftkrieg forderte, als systematische Einwirkung auf die Nerven der Städte. Endlich konnte Rathenau wie ein General an großen Hebeln drehen. Endlich hatte er eine Tätigkeit, die nicht nur wirtschaftlich relevant war, sondern extrem wichtig für Staat und Krieg. Später räumte er manchmal ein, diese Zeit sei die schönste seines Lebens gewesen. Trotzdem blieb er nur ein besserer Handlanger, ein Beschaffer. Die wirklichen Entscheidungen wurden an anderen Orten getroffen. Von Leuten, die zur alten Elite gehörten und für die er nur ein jüdischer Händler war, dessen Job es nun eben war, Salpeter und Baumwolle herbeizuschaffen, damit die Maschine gefüttert werden konnte. Ihre Maschine. Wieder einmal hatte er Deutschland einen wichtigen Dienst erwiesen. Wieder einmal blieb die Anerkennung in Form eines Aufstiegs in diese alte Elite aus. Gekränkt war Rathenau nach nur 8 Monaten von seinem Amt zurückgetreten. Der Tod seines Vaters 1915 ließ ihn trotzdem aufsteigen. Nicht im Staat, dafür in der AEG. Er war jetzt immerhin Präsident des Ladens. Ein Titel, wenn auch nur ein dekorativer. Aber als vorher der Posten des Staatssekretärs im Reichsschatzamt vakant wurde, hatte er keine Chance gehabt. Der Posten ging an seinen Konkurrenten, den sich in greller Deutschtümelei wälzenden Karl Helferich, den Superuntertan. Trotzdem suchte Rathenau weiterhin das Ohr der Macht und er glaubte es zu finden bei Erich Ludendorff, der zusammen mit Paul von Hindenburg die oberste Heeresleitung bildete. Rathenau beriet Ludendorff brieflich intensiv. Als Hauptfeind betrachtete Rathenau England. Ziel müsse eine Aufspaltung der Entente sein. England müsse isoliert, eine Annäherung an Frankreich versucht und Russland niedergerungen werden. Auf Russland blickte Rathenau mit der Attitüde eines Herrenmenschen hinab. Schließlich, schrieb er, habe Russland all seine Eroberer geliebt, sowie die russische Bäuerin Schläge verlangt. In der Zwischenzeit verdiente die AEG prächtig am Krieg, speziell an der Ausstattung der U-Boote. Nur als sich bei der Befehlsführung durchsetzte, dass England mit einem uneingeschränkten U-Boot-Krieg in die Knie gezwungen werden könnte, war Rathenau gegen diese Entfesselung. Wieder aber waren es nicht moralische Überlegungen, wie die damit einhergehende Vernichtung von Zivil- und Hospitalschiffen, die ihn bei seiner Warnung leiteten. Es ging ihm darum, dass sein Deutschland es sich mit einer solchen Maßnahme mit dem Rest der Welt verscherzen würde und darüber hinaus die USA in den Krieg auf Seiten der Entente treiben würde. Es entstehe, so schrieb Rathenau im November an General von Seeckt, eine Situation, in der die ganze Welt gegen uns ist. Aber selbst diese Gefahr schien er in Kauf zu nehmen, wenn nur wirklich gesichert wäre, dass dann England resigniere. Dieses letzte Aushilfsmittel, schrieb er von Seeckt im selben Brief, würde er befürworten, aber nur, wenn es eine einigermaßen sichere Aussicht gäbe, dass England dann die Kampfhandlungen einstelle. Rathenau wollte den deutschen Sieg unbedingt und er war bereit, einen hohen Preis dafür zu zahlen, einen moralischen Preis, der mit der Dauer des Krieges stieg. Ein Preis, der zivile Bedenken opferte. Für eine dramatische Steigerung der Kriegsproduktion wurden zusätzliche Arbeitskräfte benötigt. Rathenau unterstützte dafür einen Plan des Kriegsministeriums, belgische Arbeitslose nach Deutschland zu deportieren und als Zwangsarbeiter auszubeuten. Ein klarer Bruch internationalen Rechts. Ein weiterer innerer Damm war geborsten, als Rathenau schrieb, die Deportation von Hunderttausenden müsse ohne Rücksicht auf internationale Prestigefragen ausgeführt werden. Rathenau radikalisierte sich. Er räumte zunehmend zivile Bedenken beiseite. Aber selbst die Verhärtung führte nicht dazu, dass die Militärs nun auf ihn gehört hätten. Trotzdem gab er weiter Ratschläge. Im Februar 1917 war er dann wieder gegen den unbegrenzten U-Boot-Krieg. Die USA waren seit einem Monat in den Krieg eingetreten und Rathenau rechnete jetzt nicht mehr mit Verkürzung, sondern mit unabsehbarer Verlängerung des Desasters. Auch wenn seine eifrigen Ratschläge von den Mächtigen im Reich immer weniger gehört wurden, blieb Rathenau doch mit voller Emphase Deutscher. Alles andere empfand er für sich als Farce oder Zumutung. Selbstverständlich, stehe für ihn fest, schrieb er im Oktober 1917, dass ein anderes Nationalgefühl als das Deutsche für einen gebildeten und gesitteten Juden nicht bestehen kann. Ich wüsste keinen, der mir begegnet wäre, der seine Staatsangehörigkeit anders empfunden hätte als ein Bayer, Sachse oder Ostpreuße. Wir alle wissen, dass die deutschen Stämme nicht einheitlichen Blutes sind, dass sie noch weniger die Nachkommen der tazitäischen Germanen darstellen. Dass die Blutmischung der Juden eine ältere ist, hat für mich keine Bedeutung für ihre nationale Eingliederung. Ich halte alle Rassentheorien für Zeitspielerei und kenne nur eins, was Völker zu Nationen und Nationen zu Staaten macht: die Gemeinsamkeit des Bodens, des Erlebnisses und des Geistes. Je länger der Krieg gedauert hatte, desto einsamer war es um Rathenau geworden. Mitteilen musste er sich trotzdem. Er ging damit Militärs und Industriellen auf die Nerven. Sein nervöses Außenseitertum suchte Anschluss. Er gab nicht auf. Schließlich wandte er sich in einem Aufsatz an die nachwachsende Generation. An Deutschlands Jugend nannte er diesen Aufruf. Ich bin ein Deutscher jüdischen Stammes, bekannte er auch hier wieder. Mein Volk ist das deutsche Volk, meine Heimat ist das deutsche Land, mein Glaube ist der deutsche Glaube, der über den Bekenntnissen steht. Der Aufsatz verpuffte ebenfalls. Deutschlands Jugend hatte andere Probleme. War es nicht langsam auch für Rathenau an der Zeit einzusehen, dass dieser Krieg nicht zu gewinnen war? Nicht wirklich. Als sogar Ludendorff im Herbst 1918 resignierte und einige Offiziere bei den Sitzungen der obersten Heeresleitung Tränen der Verzweiflung vergossen, blieb Rathenau entschlossen, den Krieg fortzusetzen, um die Verhandlungsposition für Waffenstillstandsbedingungen zu verbessern. Im Berliner Tageblatt vom 2. Oktober veröffentlichte er einen Aufruf zum Durchhalten. Die Zeitgenossen rieben sich die Augen. Was folgte, war ein Showdown ganz eigener Art. Ludendorff forderte bald den sofortigen und vollständigen Waffenstillstand. Rathenau forderte in der Vossischen Zeitung die sofortige Ablösung von Ludendorff. Wer die Nerven verloren hat, muss ersetzt werden. Statt einem Waffenstillstand forderte Rathenau jetzt die Mobilisierung der letzten verbliebenen Kräfte. Einen Aufstand der Massen. In diesem ausgezehrten Land, Deutschland, sollte nun im Herbst 1918 jeder zu den Waffen. Es war bizarr. Ein deutsch-jüdischer Zivilist gab den Hardliner. Ein Mann ohne Mandat rief zum letzten großen Aufstand gegen die Entente auf. Ein aristokratischer Großstadtkapitalist suchte das Heil in den Massen. Sein Ehrgeiz, ganz oben zu glänzen, sein endloses Mitteilungsbedürfnis, seine bisweilen schwülstig raunende Art, die Welt zu betrachten, sein Schloss, seine Fabrik, seine Villa im Grunewald, das hatte nicht mehr gepasst, als der Waffenstillstand unterschrieben wurde und die Räte die Revolution in Deutschland wollten. Es wurde still um Rathenau. In Mitte und im Osten Berlins wurden die Menschen auf der Straße erschossen. Im Grunewald zogen die stillen Winternebel durch die feudalen Gärten. Manchmal zeigte sich ein Fuchs. Was tat Rathenau? Er schrieb einen weiteren Aufsatz. Ausgerechnet über jenen Kaiser, der sich eilig nach Holland ins Exil verzogen hatte. Aber irgendwie war es immer noch sein Kaiser, so lasen es jedenfalls die Zeitgenossen. Der Kaiser, Witzfigur für die einen, Fahnenflüchtiger für die anderen, diesem Kaiser, hatte man das Gefühl, stand Rathenau immer noch näher als den aufständischen Arbeitern und Soldaten, die gerade von den Freikorps massakriert wurden. Rathenau schwärmte in seinem Aufsatz von der Güte des Kaisers, seiner geistigen Spannkraft und Spannweite, was den Kaiser noch mehr aufbrachte. Wo lebte dieser Mensch, Rathenau? Und wann? In welcher Zeit? Vor allem aber, zu wem sprach er? Die AEG hatte an diesem Krieg viel Geld verdient, ihn reich gemacht. Und Rathenau gab nun vor, einen dritten Weg jenseits vom Kapitalismus und Kommunismus zu suchen. Und seinen Kaiser. Bizarr. Kurt Tucholsky brachte auf den Punkt, was das denkende Deutschland, eigentlich Rathenaus Zielgruppe, inzwischen über ihn, den Jesus im Frack, dachte. Nicht das ist eine Schande, im Krieg geirrt zu haben und für den Pan-Germanismus eingetreten zu sein, schrieb Tucholsky. Aber es ist eine Schmach und eine Charakterlosigkeit, nun hinterher, wenn diese Gesinnung nichts mehr trägt, sofort eine neue Melodie mitzublasen. Dann zählte Tucholsky auf, wie oft Rathenau im Krieg seine Meinungen geändert hatte und beschied dem Großkapitalisten mit vielen Drähten zur Macht, am totalen Zusammenbruch mitschuldig zu sein. Mitverantwortung am deutschen Untergang. Ein Überlebender. Aber, wie Tucholsky vernichtend schloss, einer ohne männliches Rückgrat. Rathenau hatte sich auf eine sehr eifrige Weise mit den Schlachtenlenkern der Deutschen gemein gemacht. Er hatte mit den von ihm im großen Stil beschafften Rohstoffen ihre tödliche Maschine effizient und vorbildlich geölt, so dass das große Sterben zwischen Granaten und Giftgas mit Maschinengewehrfeuer weiter und weiter gehen konnte. Rathenau waren die Maßstäbe abhanden gekommen, geopfert dem Ehrgeiz und dem Willen, ein guter Deutscher zu sein. Auch bei den Siegern, den Franzosen, den Engländern, den Belgiern, war sein Name nicht mehr das, was er vor dem Krieg gewesen war. Der gute Klang war weg. Der Krieg war aus. Walter Rathenau musste Angst haben, als Kriegsverbrecher angeklagt zu werden. So wie Ludwig Dietmar, jener mörderische Marineoffizier, den die Terroristen der Gruppe Erhard in jener eisigen Nacht im Januar 1922 aus dem Gefängnis befreiten. Verräter verfallen der Feme. Einer der wichtigsten Paragraphen in der geheimen Organisation Konsul war nur einen Satz lang, aber dieser genügte, bei den eigenen Mitgliedern Angst und Schrecken zu verbreiten. Dieser Satz lautete: Verräter verfallen der Feme. Die Feme, das kam von den sagenumwobenen Feme-Gerichten des späten Mittelalters, als ertappte Verbrecher nach angeblich altgermanischem Recht von einer Art Geheimgericht sofort zur Rechenschaft gezogen worden. Selbsternannt, unabhängig vom Staat, verurteilten diese Richter die Schuldigen zum Tode. Der Vollzug folgte unmittelbar nach dem Urteil. Keine Fragen, kein Abwägen, der Tod kam schnell. Und es gefiel den Richtern, wenn dieser Tod grausam war. Schließlich sollte er abschrecken. Der Verräter war im Selbstverständnis der Terroristen in der Organisation Konsul das verachtenswerteste Geschöpf überhaupt. Schlimmer als der politische Gegner allemal, hassenswerter als die eigentlichen Ziele der Organisation Konsul, die hochrangigen demokratischen Politiker der Weimarer Republik. Eine Wanze, die im geeigneten Augenblick zertreten werden musste, charakterisierte von Salomon diese Art Menschen. Die Herabwürdigung zum kriechenden Ungeziefer, das von germanischen Kriegerstiefeln zermalmt wurde, hatte System und Notwendigkeit. Durch die martialische Vernichtung des Abtrünnigen sollte die eigene Terrororganisation stabilisiert werden. Die Angst, selber in Verdacht zu geraten, schwor Schwankende schnell auf stärkere Linientreue ein. Gleichzeitig steigerte die drastische Verachtung des Abtrünnigen die Anerkennung des Schimpfenden in der Gruppe. Die Feme war die ultimative Form der sozialpsychologischen Selbstreinigung und Selbsterhöhung. Für die Richter und Henker, oft in Personalunion, und für die Gruppe. Bereits bei der Befreiung des Kriegsverbrechers Dittmar war der Fahrer des Fluchtautos, Erich Wagner, bei Kern von Salomon, Fischer und Heinz in Ungnade gefallen. Der Motor des Fluchtautos war in der Kälte nicht angesprungen. Die ganze Haltung von Wagner schien schlapp. Und als der Motor dann losratterte, nachdem Fischer Wagner die Pistole an die Schläfe gehalten hatte, machte das die Sache für Wagner nicht unbedingt besser. Kern, von Salomon und die anderen hielten Wagner für eine windige Gestalt, und sein Verhalten nach dem Gefängnisausbruch bestätigte den Zorn der Gruppe und fachte ihn zusätzlich an. Wagner gab den Fluchtwagen nicht zurück. Er verkehrte in Bordellen und trank. Wenn er voll war, prahlte er bei den Damen mit dem Gefängnisausbruch. Vor Kern, hieß es, sei Wagner mit Pelzmantel und Monokel erschienen und habe gedroht, Informationen an die Polizei weiterzugeben, falls ihn Kern nicht finanziell besser versorge. Heinz schrieb in seinem Buch Sprengstoff, dass er Wagner nie getraut habe. Dieser sei bei dem Bayerischen Freikorps Organisation Escherich, kurz Orgesch, unangenehm aufgefallen. »Warum wurde kein Fahrer von meinen Leuten genommen?«, schimpfte Heinz. »Ich hatte genügend viele vorgeschlagen. Diese verlogenen Nachrichtenoffiziere von der Orgesch sind doch alle gleich. Sie schwindeln sich wöchentlich ihre Berichte über kommunistische Rüstungen und rote Waffenlager zusammen, um der Industrie das Geld aus der Tasche zu ziehen.« Kern, von Salomon und Heinz beschlossen, Wagner unschädlich zu machen. Scheinheilig schlug Kern Wagner vor, diesen auf einem Überseedampfer unterzubringen. »Aber der Kerl hat Angst, unterwegs an die Haifische verfüttert zu werden.« Ein Duell wurde ebenfalls ausgeschlagen, da Wagner Ungeziefer sei und Duelle Offizieren und anderen Menschen mit Ehre vorbehalten seien. Dann erwog man noch kurz, Wagner nach Art der italienischen Faschisten zu bestrafen, den Verräter auf dem Marktplatz ausstellen, ihn fesseln, ihm die Hosenbeine zusammenbinden und dann Rizinusöl verabreichen. Zu human, hieß es dazu in der Verschwörerrunde. Außerdem, Das deutsche Schamgefühl sei nicht entwickelt genug, damit diese Form der öffentlichen Demütigung wirklich beim Delinquenten eine Besserung verspreche. Blieb also das, was Heinz Killen, Knacken, Prosten nannte. Also den Verräter erst brutal zusammenschlagen und ihn dann erschießen oder erdrosseln. Im Anschluss dann die Leiche für immer verschwinden lassen. Von Salomon lockte Wagner am 4. März 1922 in ein Animierlokal in Bad Nauheim und lud ihn zu einigen Flaschen Wein und Sekt ein. Draußen war es neblig, Tropfen fielen von den Bäumen, Femewetter, wenn man so will. Und sie wollten, von Salomon Kern und ein Nauheimer Verbindungsmann der Organisation Konsul namens Ernst Schwing. Sie hatten alles sorgfältig geplant. Das Betrunken und Sorglosmachen durch von Salomon. Sie hatten den Weg zum See durch den Kurpark inspiziert. Sogar die Tiefe des Sees hatten sie gemessen, da sie Wagners Leiche dort später versenken wollten. Nach dem bürgerlichen Gesetzbuch war das Ergebnis, das sich die Frankfurter Zelle für einen gelungenen Ausklang dieses Vorfrühlingsabends wünschte, nichts weniger als kaltblütiger Mord. Darauf stand in der Weimarer Republik die Todesstrafe. Von Salomon lockte Wagner in den Park. Ein paar Schritte gehen. Der Verschwörer ließ es sich gefallen, als Wagner sagte, ihm sei kalt und den Arm fröstelnd unter seinen schob. Von Salomon bekam Skrupel, aber nur kurz. So lange, bis ihm einfiel, dass sie, die Terroristen, Auserwählte seien, die ein höheres Ziel verfolgten und deshalb über der Restgesellschaft stünden, samt deren Gesetzbüchern. Denn wir, verhaftet nur der engsten Gemeinschaft, durften nicht Entschuldigung suchen der Gesamtheit gegenüber, wenn wir den Willen der Gesamtheit nicht anerkennen wollten. Der Teufel hole das Grübeln. Was ginge die anderen an, was hier geschehen sollte? Beschrieb von Salomon später die Überwindung seiner Zweifel an diesem Abend. Kalt und schneidend und ohne jede Empathie war der Blick, den von Salomon nun auf Wagner warf. Da schritt er schnatternd neben mir, unwürdig, seicht, wie Ungeziefer lästig, würde von Salomon später seine Gefühle beschreiben. Es war in seinen Augen weniger ein Mord, den er hier gleich begehen würde, er sah sich eher als Kammerjäger, der seiner Arbeit nachging. Eine Arbeit, manchmal mühsam, aber eben notwendig, um Schaden von Volk und Staat abzuwenden, wie der deutsche Rechtsanwalt Walter Lütgebrune später über diese Form der deutschen Rechtsprechung in einer Verteidigungsschrift formulieren würde. Der Mond stand in Bad Nauheim als kleine Sichel am Himmel. Wagner begann, im Park zu singen, betrunken und ängstlich. Am See angekommen, hob er den Finger und sprach, »Ach, wenn das Mädchen mit den Roten...« Weiter kam er nicht. Kerns Faust, schrieb von Salomon später, sauste mit der Wucht eines Hammers auf Wagners Schädel hinunter. Ein wilder Kampf folgte. Ein Totschläger traf Wagner am Kopf. Er ging mit einer schweren Gehirnerschütterung zu Boden. Der scheinbar Getötete sollte nun mit einem Stein beschwert im See verschwinden, die Feme ihren Abschluss finden. Aber einmal im Wasser kam Wagner wieder zu sich. Er schwamm ans Ufer, wo von Salomon mit einer Pistole wartete. Der Plan war klar. Wagner musste weg. Jetzt erst recht. »Bitte, bitte, bitte, bitte, Gnade, Erbarmen, Leben, Leben«, schrieb von Salomon, habe Wagner gerufen. »Du Hund, du Schwein, du Verräter«, rief von Salomon. »Ich will nichts mehr verraten. Ich will nie mehr verraten. Ich will alles tun, was ihr wollt. Lasst mich leben, leben«, rief Wagner. Plötzlich wurde von Salomon von einer seltsamen Müdigkeit gepackt. Er ließ Wagner entkommen. Ein Anflug von Schwäche, den ihm Kern nie verziehen hat. Dass Wagner nicht durch die Feme seine gerechte Strafe erhielt, war für Kern nichts weniger, so ließ er es von Salomon immer wieder spüren, als ein Versagen. Fortan war von Salomon in Kerns Augen nur noch ein Terrorist zweiter Klasse. Einer, der nicht wirklich als Killer in vorderster Reihe bestehen konnte, wenn es wirklich darauf ankam. Bin ich nicht eins mit dem Maschinengewehr? Die Frankfurter Zelle der Organisation Konsul bestand durchweg aus gebildeten Menschen des Bürgertums, jenen Kreisen, die man als Stützen der Gesellschaft zu betrachten pflegte. Und jetzt sägten und sprengten und schossen die Nachkommen dieser Stützen um sich. Sie wollten etwas erneuern, indem sie die Machthaber der Gegenwart vernichteten. Was genau werden sollte danach, wussten sie nicht. Dem aufgeklärten Staatswesen der Demokratie setzten sie ihr Gefühl und eine Mythologie des Blutes entgegen. Wenn es deutsch war, dieses Blut, würde es schon seinen Weg in eine bessere Zukunft finden. Zwischen einer verklärten Vergangenheit und einem ebenso verklärten Morgen stand die verrottete Gegenwart. Zum Selbstverständnis dieser guten Familien hatte gern eine vorzeigbare, einigermaßen gründliche Bildung gehört. Literatur und Musik, vor allem die Klassiker, gehörten zum guten Ton. Und so war es nur folgerichtig, dass es in den Freikorps einige gab, die lasen und auch schrieben. Oder versuchten, das, was sie erlebt und gefühlt hatten, auf Papier zu bringen. Der Ehrgeiz und die Eitelkeit mancher gingen so weit, dass sie sogar die Buchform wählten. Rudolf Manns »Mit Erhard durch Deutschland« ist so ein Buch. Friedrich Freskas »Kapitän Erhard«, »Abenteuer und Schicksale«, Friedrich Wilhelm Heinz »Sprengstoff« oder auch »Durchbruch ins Reich«, sogar der Grausamkeitsextatiker Manfred von Killinger sah sich mit Büchern wie »Ernstes und Heiteres aus dem Putschleben« zur Feder gedrängt. Es war fast immer schriftstellerisch biedere Ware, die sie da zu Papier brachten. In der ideologischen Soße starr gewordenes Zeug. Mal las es sich wie bei Mann wie ein Wandervogel auf Steroiden, mal zum Beispiel bei Heinz wie ein Bewerbungsschreiben um einen Gauleiterposten, wenn das Reich endlich eine autobahnharte Diktatur geworden sein würde. Von Salomon gehörte zu dieser Sorte Freikorps-Literaten. Aber er transzendierte das Genre auch. Er war expressiver, beweglicher. Ernst Rowohlt, der von Salomons Bücher Anfang der 30er Jahre verlegte, nannte ihn gerne »meinen Bombenleger«. Beide verband eine Trinkerfreundschaft mit fast homoerotischen Anklängen. Von Salomons Bücher »Die Geächteten«, »Die Kadetten« und »Die Stadt« fanden zwar ins Verlagsprogramm und in die Läden, aber die Bezeichnung Literatur verweigerten die beiden jüdischen Hauptlektoren Rowohlts, Paul Meyer und Franz Hessel, von Salomons Büchern allerdings hartnäckig. Beide Lektoren waren sehr unglücklich über mein Manuskript. Es war keine Literatur, aber als Dokument mochte es gerade noch hingehen, schrieb von Salomon später in seinem 1951 erschienenen Buch »Der Fragebogen«. Ein Bestseller der noch sehr jungen Bundesrepublik, auch weil dort ein alter rechter Kämpfer launig über sein Leben schrieb, sogar Fehler und Irrtümer einräumte, aber weiterhin konsequent Verachtung zeigte für die Demokratien des Westens, die für ihn gipfelten in einem völlig hinfälligen und lächerlichen American Way of Life. Dann doch lieber die sogar kommunistisch gefärbten Diktaturen des Ostens. Wenigstens war dort eines der wichtigsten Ideale von Salomons verwirklicht, ein starker, straffer Staat. Ernst von Salomon und seine schreibenden Kameraden standen mit ihrem Weltbild nicht allein. Sie waren Teil einer breiten, höchst einflussreichen politisch-ideologischen Bewegung, die man in der Bundesrepublik im Nachhinein unter dem umstrittenen Begriff der konservativen Revolution zusammengefasst hat. So der Titel des apologetischen Standardwerks von Armin Mohler, einem Schweizer SS-Mitglied und späteren Redenschreiber von Franz Josef Strauß. Mohlers Absicht war es, unter diesem Namen hauptsächlich Vertreter der antidemokratischen, aber nicht nationalsozialistischen Rechten der Weimarer Republik zusammenzufassen, um diese, gegen sein besseres Wissen, von ihrer Nähe zur späteren Nazi-Herrschaft reinzuwaschen. Zu diesen zählte er die unterschiedlichsten Personen. Möller van den Broek, Ernst und Friedrich Georg Jünger, Karl Schmidt, Oswald Spengler, Martin Heidegger, Ernst Niekisch und andere. Und unterschiedlichsten Unterströmungen, die völkischen, die Jungkonservativen, die Nationalrevolutionäre, die Bündischen oder das Landvolk. Dabei war der Nationalsozialismus Adolf Hitlers von den frühen Jahren der Bewegung ein Teil dieses Ganzen. Und alle diese unterschiedlichen Gruppen und Individuen bereiteten mit ihren Büchern, Zeitschriften, Kampfschriften, Versammlungen und Aufrufen objektiv die Machtergreifung der Nazis durch ihren gemeinsamen fanatischen Kampf gegen die Republik von Weimar vor und waren so Steigbügelhalter des Faschismus in Deutschland. Zwischen ihren akademischen Vertretern, den nationalistischen Parteien, den Hugenberg-Medien und den Stimmen aus der Literatur und Kunst gab es zahlreiche Verbindungen untereinander, die der gemeinsame Hauptfeind verband, der Liberalismus, nach Oswald Spengler die Selbstauflösung der Menschheit. Liberalismus, das hieß Demokratie, Humanismus, universelle Menschenrechte, Toleranz gegenüber Minderheiten, Aufklärung und die Politik der Verständigung und des Friedens von Staaten untereinander. Der Kampf gegen Links, gegen Kommunisten und Sozialisten war dem auch deswegen oft nachgeordnet und bisweilen nur rhetorisch, weil sich ein Teil dieser Welt als national-bolschewistisch verstand, mit Sowjetrussland sympathisierte und die kapitalistische Marktwirtschaft des Westens genauso bekämpfte, wie dies die Linksradikalen von Weimar taten. Frühe Querdenker. Diese rechten Totengräber der Demokratie hatten auch nicht das Ziel, die Welt des Wilhelminischen Kaiserreichs vor 1914 wiederherzustellen, die Privilegien des Adels, die geordneten Hierarchien in Kirche, Staat und Familie. Sie waren selbst eine Bewegung der Moderne. Die meisten von ihnen akzeptierten und bewunderten die Umwälzungen der zeitgenössischen modernen Welt, der revolutionären Technik und Industrie, der entstehenden Massengesellschaft und der Massenmedien. Diese Moderne war ja auch entstanden in den Schützengräben des Ersten Weltkriegs, der durch seine industrielle Kriegsführung selbst ein enormer Beschleuniger der gesellschaftlichen Modernisierung war. Im Mittelpunkt all ihrer Gesellschafts- und Staatstheorien stand der Krieg als ein ewiges Naturereignis, als unabwendbare Realität des Lebens und des Seins. Der ewige Kampf von Kollektiven, von Völkern und Staaten gegeneinander, die Unterordnung und Einordnung des Einzelnen in naturgegebene Hierarchien und unhintergehbare Schicksalszugehörigkeiten zu Volk und Nation. Mal biologisch begründet, mal kulturell traditional. Eine weitere Klammer dieser Strömungen war von Anfang an der Antisemitismus in all seinen Schattierungen. Bei Ernst Jünger klang das so: Die Erkenntnis und Verwirklichung der eigentümlichen deutschen Gestalt scheidet die Gestalt des Juden ebenso sichtbar und deutlich von sich ab, wie das klare und unbewegte Wasser das Öl als eine besondere Schicht sichtbar macht. Im gleichen Maße jedoch, in dem der deutsche Wille an Schärfe und Gestalt gewinnt, wird für den Juden auch der leiseste Wahn, in Deutschland Deutscher sein zu können, unvollziehbarer werden. Und er wird sich vor seiner letzten Alternative sehen, die lautet, in Deutschland entweder Jude zu sein oder nicht zu sein. Der Mythos siegte bei diesen Philosophen, Dichtern, Staatsrechtlern, Historikern über das sogenannte schematische, zersetzende Denken der Aufklärung. Die Gemeinschaft siegte über die Gesellschaft als lediglich Summe von Einzelnen. Bei ihnen siegte das ewige Gesetz von Freund und Feind. Als das Wesen von Politik schlechthin bei Carl Schmitt, über Friedenspolitik. Die Tat siegte über das Denken, die Kultur über die Zivilisation. Fast alle waren Nationalisten. Die selbstverständliche Überlegenheit der eigenen Nation war oft bereits rassisch-biologisch begründet, ansonsten historisch oder mythisch irrational, durch Traditionen, Religion oder heldenhafte Leistungen großer Männer in der Geschichte. Wie stark und einflussreich dieses Denken bis in die Kreise der Hochkultur hineinwirkte, erkennt man an Thomas Manns frühen Betrachtungen eines Unpolitischen aus dem Jahr 1918, das viele dieser Motive auf höchstem gedanklichen Niveau enthält und eine regelrechte Kampfschrift ist, in der sich Thomas Mann im Krieg auf die Seite des Deutschtums als überlegene Kultur der Tiefe stellt und gegen die Flachheit der Zivilisation und der Kommerzwelt des Westens, insbesondere Frankreichs und der angloamerikanischen Welt. Thomas Mann war sogar einer der ersten, der den Begriff der konservativen Revolution benutzte. Aus der Menge dieser Autoren ragt bis heute Ernst Jünger wegen seines unbestrittenen literarischen Glanzes heraus. Ernst von Salomon lernte Ernst Jünger Mitte der 20er Jahre kennen. Auch Ernst Jünger hatte eine Freikorps-Vergangenheit als Landesführer Sachsen des Freikorps Rossbach. Im Gegensatz zu den meisten Schriften aus dem Umkreis der konservativen Revolution, wie etwa Oswald Spenglers Untergang des Abendlandes, ist zum Beispiel Ernst Jüngers In Stahlgewittern aus dem Jahr 1920 bis zum heutigen Tag ein kanonisierter Text, in dem Jünger den Krieg zum Transzendenzereignis macht. Eine Art Hochamt des männlichen Soldatentums, des Landknechtswesens, des Nahkampfs Mann gegen Mann. Die unfassbaren Grausamkeiten, Todesorgien und Metzeleien werden dort im Stil der sogenannten neuen Sachlichkeit mit scharfem Blick und sprachlicher Brillanz dargestellt. Die nationalistische Identifikation mit dem eigenen Volk, trotz aller späteren Überschreibungen Jüngers bei Neuausgaben, wird als naturgegeben nicht hinterfragt. Und im Übrigen auch dem zu besiegenden Feind als angemessenem Kriegsgegner ohne weiteres attestiert. Immer wieder wurden hier zwischen den Schlachten mit ihren zahllosen Gefallenen, den Lazarettaufenthalten nach Verwundungen, der stolzen Entgegennahme von Orden, romantische Momente von Naturschönheit oder von Liebeserlebnissen im besetzten Frankreich als Idyllen geschildert und in das innere Erlebnis des Krieges eingewoben. Und auch die klare Wahrnehmung der unübersehbaren technischen und quantitativen Überlegenheit der Heere der Entente gegen Ende des Krieges und der nicht zu verhindernden Niederlage, die Ernst Jünger als Schriftsteller in den Stahlgewittern eindrücklich schildert, hinderte den nationalistischen Kriegsheimkehrer Ernst Jünger danach nicht, in das Lügenlied von der Dolchstoßlegende einzustimmen. Die Ästhetisierung der militaristischen Gewalt und die Heroisierung des Soldaten als eine Art Idealmodell menschlicher Existenz machten das Buch zu einem geistigen Vademecum der Kreise, die den Kampf gegen den Friedensvertrag von Versailles und die Republik als Fortsetzung des Kriegs an der Front betrachteten. Auch wenn Jüngers elitär-anarchistische Haltung als Schriftsteller nicht übereinstimmte etwa mit dem Massenkult und den Massenstrategien der Nationalsozialisten. Ein interessanter Gegenpol zu »In Stahlgewittern« war im Übrigen ein zweites großes Buch der 20er Jahre über den Krieg an der Westfront. Erich Maria Remarques Roman »Im Westen nichts Neues« von 1929, in dem der Autor ganz ähnlich wie Ernst Jünger auf den Krieg durch die Augen seines Romanprotagonisten zurückblickt. Und obwohl auch Remarque die Realität des Krieges mit großer Genauigkeit und Härte schildert, ohne diese Schilderungen durch explizite moralische oder pädagogische Bewertungen zusätzlich zu unterstreichen, war die pazifistische Wirkung des Romans unübersehbar und der Grund für seinen überwältigenden Erfolg bis in unsere Tage. Sein inneres Thema war die Unübersetzbarkeit und Unaussprechbarkeit der Fronterfahrungen für viele seiner Teilnehmer in den Jahren danach, die diese zu Fremden in ihrem eigenen Land machten. Millionen von Kriegsteilnehmern und Kriegsheimkehrern konnten sich mit den Schilderungen in diesem Roman identifizieren und diese in Verbindung bringen mit ihrer oft miserablen wirtschaftlichen Lebenssituation infolge des Krieges und der Inflation. Bei Lesungen aus dem Roman wurden die Räume folglich von Nazi-Anhängern gestürmt. Schon 1931 ordnete der Unterrichtsausschuss des Preußischen Landtags die Entfernung des Buchs aus allen Schulbüchereien an. Und bei der historischen Bücherverbrennung am 10. Mai 1933 auf dem Berliner Bebelplatz rangierte das Buch weit vorne auf der Liste der Hassobjekte der Nazis. Obwohl Ernst von Salomon später als Autor und Drehbuchschreiber sogar von seiner Arbeit lebte, hatte er in seinen jüngeren Jahren ein schwieriges Verhältnis zur Literatur und zu seinem Talent, weil trotz allen nationalistischen Schrifttums den Militarismus eine generelle Kultur- und Geistesfeindschaft auszeichnete. Lesen und Bücher galten zum Beispiel auf der Kadettenschule als unmännlich und peinlich. An seinem ersten Tag in der Anstalt fragte er verschämt, wo er ein paar Bücher, die er dabei habe, hinstellen könne. Man spürt den Hohn der anderen Kadetten förmlich. Man fragte ihn ungläubig, ob er mit Büchern Lehrbücher meine. Wenigstens Karl May. Als von Salomon dann entschuldigend Sven Hedin und so murmelte, bekam er ein verächtliches Streber entgegengeschleudert. Nicht einmal der schwedische Parade-Arier, Entdeckungsreisende und die deutschen verehrende Hedin fanden in der Anstalt Gnade. Bücher waren ein Makel, das Gegenteil von Zucht. Denn das war ja mit Zucht auch immer gemeint. Nicht nur Disziplin und Gehorsam, sondern auch herangezogen werden zu Höherem. Dem ersten Stand des Soldaten angehören, des Königs Rock zu tragen, beschrieb von Salomon sein Lebensgefühl und das seiner Gesinnungsfreunde. Das Höchste im ersten Stand war der Tod auf dem Schlachtfeld, nicht etwa Kultur. So wollte es die Ideologie der Anstalten. Wir suchten den Krieg, der unserem Tun den Sinn gab, hatte von Salomon, als der Erste Weltkrieg sich abzeichnete, geschmachtet. Als er dann ausbrach und die älteren Jahrgänge aus der Anstalt in den Schützengräben ums Leben kamen, fasste von Salomon den Stoßseufzer der Zurückgebliebenen zusammen. Es war selbstverständlich, dass sie fielen, und wir neideten es ihnen. Agonie breitete sich aus, Eine stille Verzweiflung, zu verpassen, was das Ziel, der Höhepunkt, das Weihefest dieser Zucht sein sollte. Eine Art Bluttaufe. Mit Ungeduld den Tag zu erwarten, da auch wir mit eigenen Augen und im eigenen Einsatz preisgegeben sein sollten, einer Gewalt, die uns so wild und schrecklich und schön mit ihrem heißen, geheimnisvollen Atem schien. Trotzdem gab sich von Salomon auch dem Schreiben hin, wenn er konnte. Er war sich im Klaren, dass er eine, wie er es nannte, gebildete und gezierte Sprache bedienen könnte. Mit Leidenschaft und, wie er prahlte, heimlichem Stolz verfasste er zum Beispiel die Obertertianer-Zeitung seiner Kadettenschule. Er las auch Nietzsches »Also sprach Zarathustra«, hing dem Geraune vom neuen Menschen an, der die Dekadenz des 19. Jahrhunderts hinwegfegen würde. Aber all diese gelegentlichen schöngeistigen Beschäftigungen konnten doch nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Waffe das angebetete Instrument der Identitätsstiftung war. Der neue Mensch sollte in diesem Krieg geboren werden, so die Überzeugung der Offiziere von morgen. Oder eben sterben. Was er auf keinen Fall sollte, dieser neue Mensch, sich um Brot in einer langen Schlange anstellen, Lebensmittelmarken sortieren und besorgt auf die dahinschwindenden Ersparnisse blicken. Schon gar nicht sollte dieser neue Mensch in einer Demokratie seine Volksvertreter wählen. Vor Ekel wandten sich die Kadetten, als ich einmal eine Ausgabe des sozialdemokratischen Vorwärts in die Anstalt verirrte. Eine Ausgabe der Berliner Illustrierten mit dem Cover des Republikverkünders Philipp Scheidemann wurde wie das Zeugnis eines jämmerlichen Unfalls ungläubig beäugt. Es langte nur zu einigen Witzchen über sein Vorhemd und den Schnallenschlips, und dies Bild brachte höchstens die Gewissheit, dass es keine Brücke gab zwischen dem, was uns bewegte, und der Welt dieses behäbig aus triumphierend funkelnden Äugelchen lächelnden Bürgers mit seiner goldenen Uhrkette und der Haltung eines missglückten Cäsaren. Schrieb von Salomon. Die Anstalten wurden geschlossen von den Scheidemanns dieser neuen Republik. Das ganze Treiben dieser Demokraten schien wie ein unfassbarer Betrug an allen Werten, die den Zöglingen in den Anstalten ins Gehirn gedrückt wurden. Jetzt, in der neuen Zeit, waren sie plötzlich nicht mehr die Auserlesenen, nicht mehr die unzweifelhaften Empfänger allerhöchsten Respekts. Man lachte über sie, als seien sie Narren. Oder Aufständische und Kriegsgegner verprügelten sie einfach und rissen ihnen die Epauletten ab. Die Freikorps wurden so ein Sammelbecken dieser Jugend aus guten Familien, die sich um ihre Zukunft betrogen fühlten. Der Wunsch nach Rache, nach Wiederherstellung einer autoritären Ordnung, ganz einfach auch nach Lohn und Verpflegung und der Gesellschaft von Menschen, die eine nicht für eine Null hielten. Es gab viele Gründe, den verlorenen Krieg jetzt in den Freikorps weiterzuführen. Für Kern, Fischer, Heinz und von Salomon trafen eigentlich alle diese Gründe zu. Nach den Splatter-Abenteuern im Baltikum und in Oberschlesien und der Auflösung der Freikorps begann dann der Weg in den Untergrund. Kern, Fischer, Heinz und von Salomon bewegten sich wieder in Städten wie Frankfurt. Es gab Buchhandlungen und oft lange Abende ohne Feindberührung. Heinz schrieb angeblich nachts Sonette. Von Salomon beschäftigte sich erst mit Nationalökonomie, dann mit Religion. Nicht besonders lange, nicht besonders nachhaltig. Aber er hatte in der Zwischenzeit eine Ahnung davon bekommen, dass er außer dem Kriegshandwerk nichts konnte oder beherrschte. Und deshalb suchte er sich ein wenig Halt durch Wissen zu schaffen. Schließlich blieb er abermals bei seiner verschütteten Neigung zur Literatur hängen. Die Literatur, sagte ich zu Heinz, wir wissen ja gar nicht, aus welchen geistigen Quellen sich unser Handeln speist. Wenn wir die Deutschheit erkennen wollen, beschwor ich ihn, müssen wir die Werke erobern, in denen sie sich spiegelt. Und ich las mit wütender Inbrunst Nächte hindurch, war der Schrecken bücherbesitzender Freunde, Stammgast der Stadtbibliothek, las wild durcheinander von der Edda bis Spengler, gleich wie es kam, war Kunde der kommunistischen Bücherkiste in der Passage. Die Söhne aus den guten Familien nahmen plötzlich wieder Witterung mit ihrem bildungsbürgerlichen Milieu auf. Das Maß fehlte ihnen trotzdem. Es war verrutscht. In der Anstalt, bei den Massakern im Osten. Heinz hielt sich für Dante. Von Salomon glaubte, dichten zu können wie Shakespeare. Sie glaubten, genial wie Hölderlin zu sein. Der schrille Größenwahn einer Generation, die eigentlich verloren war. Verkrachte Gestalten mit großem Ego, ohne Perspektive, ohne Zukunft. Nur zu genau wollten sie es auch nicht wissen. Die Verschwörer vertieften sich nicht in die Bücher, um zu lernen, sondern um sich für ihre blutige Mission zu munitionieren. Immer auf der Suche nach Zeugen, deren Schriften und Gedanken schön in ihr tief autoritäres Weltbild passten. Verklärt wurde das, was sie stolz die Tat nannten. Eine der einflussreichsten Zeitschriften des Milieus hieß die Tat. Nicht geübt in jener zweifellos angenehmsten Kampfesart, die in den Spalten aller Zeitungen als ein Kampf mit geistigen Waffen schmatzend angepriesen wurde, spottete von Salomon über den rationalen Diskurs der Demokratie, die im Austausch der Argumente in einer aufgeklärten Öffentlichkeit stattfand. Stattdessen fischen im Wortchaos nach brauchbaren Ausdrucksformen für unser Wollen. So die kommende Tat vorbereitend. Sich auf pathetisches Herausschreien einschwören, weil das Gefühl für sie viel bedeutsamer war als die verachtenswerten Worte demokratischer Diskutanten. Ihr Gefühl, getrieben von höheren, fast göttlichen Mächten, über dem kläglichen Willen der Einzelpersonen stehend. Die Attentäter verschmolzen mit einem spirituellen, quasi religiösen Volkswillen. Das machte stark. Ein Ermächtigungsgesetz ganz eigener Art. Auf einen war immer Verlass, wenn es darum ging, dieses Gesetz knallhart umzusetzen und weiterzutreiben. Kern, der extrem aufgeladene Fanatiker. Als von Salomon ihm einmal Raten aus Buch von kommenden Dingen lieh, hatte er die kleine Hoffnung, mit Kern, dem ebenfalls angeblich Literaturinteressierten, einen Austausch über das Gelesene haben zu können. Im winzigen Zimmer von Salomons stehend, zertrat Kern diese kleine Hoffnung innerhalb weniger Sekunden. Kern nahm Rathenaus Buch aus seiner Mappe und stellte es schweigend auf jenes Brett von Salomons zurück, das als Regal diente. Fragend und forschend sah sich von Salomon Kern an. Kern erwürgte die mögliche Diskussion mit einem Satz. »So viel Funken und so wenig Dynamit.« Nicht lesen oder diskutieren war die Lösung, sondern den Laden in die Luft sprengen.